Auch Robert Blum, zu einem der Vizepräsidenten dieses Konvents erkoren, musste mit einer gewissen Verbitterung erkennen, dass sein Traum von einer freiheitlichen deutschen Republik schon ausgeträumt schien, bevor er Formen annehmen konnte. Während er und andere gemäßigte Demokraten der Mehrheit im Vorparlament wenigstens ein paar Zugeständnisse abzuringen suchten, mochte sich hingegen eine kompromisslos gesinnte Minderheit nicht mit der Tatsache abfinden, die Errungenschaften der Revolution lediglich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eines reformierten Ständestaats abschmelzen zu sehen. Nach einigen heftigen Abstimmungsniederlagen stürmten die Radikaldemokraten unter Führung von Friedrich Hecker und Gustav von Struve aufgeregt von dannen, um ihre Republik dann eben außerhalb der Paulskirche herbeizuzwingen. In Südbaden versuchten sie kurz darauf, die Bevölkerung für einen Aufstand zu gewinnen. »Struve und Hecker sind wahre Viehkerls«, schrieb Blum den gesinnungsverwandten Mitstreitern hinterher, »rennen durch die Wand wie geschlagene Ochsen und haben uns den Sieg furchtbar schwer gemacht.« In der Tat scheiterten die badischen Rebellen mit ihrem Feldzug, zu dem sie nur ein Häuflein wackerer Streiter um sich zu scharen vermochten. Bei Kandern im Schwarzwald lösten Bundestruppen den Marsch der erschöpften Bauernkrieger am 20. April 1848 mit Gewalt auf. Den Anführern gelang die Flucht in die Schweiz, von wo aus Hecker nach Amerika weiterzog. Dank seiner imposanten Erscheinung und seines rhetorischen Talents blieb er als Volksheld im kollektiven Gedächtnis. Wie andere Weggefährten war Robert Blum erbittert über die Spaltung der demokratischen Kräfte durch die Aufständischen. Sie hätten, schrieb er, das Volk verraten durch ihre wahnsinnige Erhebung und es mitten im Siegeslauf aufgehalten. Das ist ein entsetzliches Verbrechen. So sehr er selbst der Vision einer sozial gerechten gesamtdeutschen Republik anhing, so sah der versierte Vermittler doch keine Alternative zu einer Verständigung auf dem Boden jener Rechtsordnung, die es den alten Gewalten zunächst einmal abzutrotzen galt. Immerhin war es dem Vorparlament ja gelungen, einen gangbaren Weg für die erste gesamtdeutsche und freie Wahl zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung zu bereiten. Ein gewaltiger Sprung in die Moderne, weg von der partikularen Zergliederung des Deutschen Bundes. Sich im Angesicht erster Zerwürfnisse geschlagen zu geben, das entsprach ohnedies nicht Blums rheinischer Sturm- und Drangnatur. Das öffentliche Wirken war längst sein Lebensinhalt. Den Broterwerb beim Theater hatte er schon im Jahr zuvor an den Nagel gehängt, um sich als Publizist und seit kurzem auch als Verlagsgründer ganz dem politischen Geschehen widmen zu können, mit Haut und Haaren. Immer wieder sollte er dabei zwischen die Fronten geraten. Und er teilte gern in alle Richtungen aus. Hier sein Wettern gegen die allzu aufbrausenden Radikalen, dort Wutausbrüche gegen die Zögerer und Zauderer, deren revolutionärer Elan bald schon erschlafft war. Diese Lumpen, die jahrelang als freisinnig und entschieden galten, die man verehrte, schäumte er in einem Brief an Jenny, sie sind jetzt Stillstands- und Rückschrittsmenschen. Die Tyrannei ist überwunden, aber dieses feige Geschlecht stellt sich in den Weg auf der Bahn zur Freiheit. Robert Blum sah sich von einer Mehrheit mahnender Bedenkenträger umgeben und zusehends an den Rand gedrängt. Doch war es auch für ihn eine persönliche Sternstunde und Höhepunkt seines Werdegangs, als am 18. Mai 1848 der Parlamentarismus in Deutschland seine Geburtsstunde zelebrierte. Im ersten gesamtdeutschen Parlament. Zum ersten Mal versammelten sich in Frankfurt Volksvertreter aus ganz Deutschland, die durch die freie Wahl zumindest des männlichen, nicht fronabhängigen Teils der Bevölkerung bestimmt waren. Sie traten an, eine einheitliche Verfassung auszuarbeiten, die allen Deutschen Grundrechte und Mitbestimmung garantieren sollte. Wie in einem Festtagsgewand empfing die schwarz-rot-gold ausstaffierte Paulskirche am Premierentag 330 der insgesamt mehr als 600 gewählten Abgeordneten. Die Versammlung wuchs durch Nachrücker und Nachwahlen rasch auf 809 Mandatsträger. Unter ihnen waren die führenden Vertreter der Freiheitsbewegung, die sich oft schon vom Hallgartener Kreis her kannten, und auch zahlreiche Prominente, wie der Dichter Ludwig Uhland, Tonvater Jahn oder Märchensammler Jakob Grimm. Insgesamt hatten die Wähler in der Regel angesehenen Repräsentanten aus der Bildungselite den Vorzug gegeben. 87% der Abgeordneten konnten ein Hochschulstudium vorweisen. Mehr als die Hälfte der Volksvertreter stand in Staatsdiensten. Adlige gab es demgegenüber auffällig wenige, 15%. Bauernstand und Handwerk stellten gerade 4 Parlamentarier. Allerdings war die Paulskirche keineswegs das viel geschmähte und dem Volk irgendwie entrückte Professorenparlament. Juristen und höhere Beamte waren typischere Berufe. Viele der Volksvertreter erfreuten sich hoher Reputation. Einiges spricht dafür, dass die Nationalversammlung in der Bevölkerung mehr Rückhalt fand, als lange Zeit angenommen. Als entscheidender erwies sich die politische Anschauung. Von Beginn an gruppierten sich die Abgeordneten gemäß ihrer jeweiligen Weltsicht. Königstreue, Verfassungsverfechter, gemäßigte Freiheitsfreunde, radikale Republikaner oder welcher Richtung auch immer sie sich zugehörig fühlten, formierten sich zu Fraktionen, die nach ihren Versammlungslokalen in Frankfurt benannt wurden und die Sitzordnung aller künftigen Parlamente vorprägten. Vom Rednerpult aus betrachtet, umrahmten am linken Rand die Demokraten, am rechten Rand die Monarchisten, ihre Abgeordnetenkollegen aus dem politischen Mittelfeld. Das Paulskirchenplenum war maßstabgetreues Abbild des politischen Meinungsspektrums und Urzelle des späteren Parteiensystems. Allerdings fanden sich über diese programmatisch ausgerichteten Fraktionen hinaus Abgeordnete auch nach konfessionellen oder regionalen Kriterien zusammen. Robert Blums Platz war stets links von der Mitte. Im holländischen Hof und kurz darauf im deutschen Hof sammelte er die Parlamentarier der Linken um sich, deren radikalerer Flügel sich jedoch nach einer kurzen Phase der Gemeinsamkeit abspaltete und in den Donnersberg abwanderte. Bei all seinen politischen Visionen vertrat Blum nie die illusionäre Ansicht, seine Vorstellungen gegen die konservative Mehrheit im Parlament durchsetzen zu können. In einer seiner legendären Reden am 20. Juni 1848 verglich er die Nationalversammlung mit Prometheus. Ihre Riesenkraft scheine zuweilen angekettet zu sein an den Felsen des Zweifels, den sie sich selbst aufbaut. In der Tat stand dieses Parlament vor Herausforderungen, die enorme Anstrengungen erforderten. Die Aufgabe schien tatsächlich einem antiken Titanen gemäß. Die Abgeordneten mussten nicht nur eine Staatsform mit allen Rechten und Regeln neu erfinden und durchsetzen, die diesem Land bis dahin vollkommen fremd war. Sie mussten auch erst einmal definieren, was dieses Deutschland überhaupt war, auch territorial. Gerade die Vormachtstaaten Österreich und Preußen umfassten große Gebiete, die nicht-deutschen Landsmannschaften wie Polen oder Tschechen Heimat waren. Gehörten nun Regionen, in denen Deutsche zahlenmäßig nicht die Mehrheit stellten, auch zum neuen Reich? Ausgehend vom Postulat der Sprach- und Kulturnation war vor allem der Vielvölkerstaat habsburgischer Prägung als Ganzes kaum integrierbar. Die Österreicher auszuschließen, hätte nach damaligem Verständnis die Teilung der Nation bedeutet. Und wie sollte die Verfassung der Deutschen eigentlich aussehen? Mit einem Monarchen an der Spitze? Oder mit dem Volk als souverän in einer Demokratie gleichberechtigter Bürger? Wie föderal oder zentral sollte das Staatsgebilde beschaffen sein? Angesichts der anstehenden folgenschweren Entscheidungen mochte sich da Prometheus durchaus noch Sisyphos hinzugesellen. Schon die Wahl des Parlamentspräsidenten offenbarte die künftigen Kräfteverhältnisse. Heinrich von Gagern, auf den 305 von 397 Stimmen entfielen, war ein weithin anerkannter und aufrechter Liberaler mit großem rhetorischem Geschick. Doch als Verfechter einer durch Verfassungsregeln gezähmten Monarchie stand er für einen eher behutsamen Umgang mit den alten Gewalten. Gegen diese Identifikationsfigur des Bürgertums hatte der Volksmann Robert Blum, dessen persönliche Eignung für ein solches Amt kaum jemand in Abrede stellte, nicht die geringste Chance. Mit gerade einmal 3 Stimmen erhielt er nicht einmal das Mandat seiner Getreuen, die ihn lieber als einen der ihren im Plenum behalten wollten. Blum blieb ein Mann der Basis mit Leib und Seele. Auch auf den Abgeordnetenrängen ließ er sich gern und heftig in Anspruch nehmen. Von morgens bis tief in die Nacht hetzte er zwischen Plenums-, Fraktions- und Ausschusssitzungen hin und her, hielt Reden und Plädoyers, mühte sich um Kompromisse in der Fraktion, zwischen den Fraktionen oder mit der Außenwelt, sandte an seine Frau Anweisungen für die Kindererziehung, führte nebenher noch aus der Ferne seinen Verlag, schrieb Zeitungsaufsätze, Buchbeiträge und Dutzende von Briefen. Für Schlaf blieben da oft nicht mehr als 3 Stunden übrig. Der Vollblutpolitiker war ganz in seinem Element und rieb sich zugleich darin auf. Mit, wie er immer wieder erfahren musste, insgesamt mäßigem Ergebnis. »Uns geht es ziemlich schlecht«, klagte er müde seiner Frau. »Die Mehrheit wird alle Tage frecher und unverschämter, steckt mit den Regierungen unter einer Decke, spielt in und mit der Versammlung Komödie und treibt ihren Verrat ziemlich offen.« Er musste lernen, dass im Parlament doch eine Menge Volksvertreter saßen, die sich weiterhin zur Loyalität ihren Territorialherren gegenüber verpflichtet fühlten. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten befand sich im Staatsdienst, als Beamte, Justiziare, Lehrer, was ihre Konfliktbereitschaft nicht eben erhöht haben dürfte. Sie wollten Verantwortung übernehmen, ohne gleich die Köpfe der Könige rollen zu sehen. Ganz im Gegenteil. Vor der Macht der Massen, der Straße, war der Mehrheit in der Versammlung bange. Einen gewaltsamen Umsturz der politischen Ordnung à la Française wollten sie in Deutschland auf jeden Fall vermeiden. In diesem politischen Umfeld erwachte wie schon so oft Blums Kämpfernatur zu neuem Leben. Wie unangenehm auch die Stellung nur sein mag, so muss sie doch ertragen werden, und wir sind auch guten Mutes und donnern nur umso mehr los. Das erste größere Donnerwetter nahte mit der Entscheidung über die künftige Regierung. Im Grunde ging es auch hier um die Schlüsselfrage, wie sich das neue Parlament gegenüber den weiterhin bestehenden Monarchien verhalten sollte. Nicht viele konnten sich damals vorstellen, die in Jahrhunderten gewachsenen monarchischen Staatsverfassungen überhaupt auch nur in Frage zu stellen. Nach einer beinahe 2 Wochen währenden Debatte, in der auch Robert Blum sich durch brillante Redebeiträge hervortat, einigte sich die Versammlung auf den kühnen Griff, den ihr Präsident Heinrich von Gagern als Lösung nahegelegt hatte. Die provisorische Zentralgewalt sollte nicht von fürstlichen Gnaden, sondern vom Parlament selbst geschaffen werden. Dafür allerdings entstammte der mehrheitsfähige Kandidat dem monarchischen Establishment. Die Wahl fiel auf den habsburgischen Erzherzog Johann, einen halbwegs aufgeklärten Mann, der aber als Großonkel des reaktionären österreichischen Kaisers im habsburgischen Traditionsgefüge fest verankert war. Als Reichsverweser sollte er bis zur Entscheidung über die endgültige Staatsform die Regierungsgeschäfte der zu schaffenden Nation führen. Die Kür des betagten Fürsten war somit eine Vorentscheidung zugunsten der konstitutionellen Monarchie. »Es ist entsetzlich, dass man diesem Menschen Deutschland vertrauen will«, beklagte Blum sich über den Vermoderer, wie er den Reichsverweser gern titulierte, wenngleich er ihn als Privatperson durchaus zu schätzen wusste. »Allein Bestand kann die Sache nicht haben, oder vielmehr, er kann nur eine unbedeutende Puppe sein, die aber hemmt auf Schritt und Tritt.« Von seiner Zuversicht ließ sich der politische Stratege auch durch diese Personalie nicht abbringen. »Wenn der Herbst kommt, wendet sich die Sache«, prophezeite Blum seiner Frau. Den Umschwung erwartete er allerdings nicht mehr aus der Mitte der Volksvertretung, die sich zunächst einmal in langwierigen Debatten über die geografische Ausdehnung ihres Zuständigkeitsbereichs erging. Nach Blums Überzeugung konnte die sich in zunehmender Erstarrung befindende Revolution nur von außen neu entfacht und vollendet werden. Die europäische Dimension. Ein europäischer Konflikt dräute am Horizont. Der angestrebte Aufbruch in die Moderne würde wohl nicht im Einvernehmen, sondern nur in der Auseinandersetzung mit den alten Mächten in Europa gelingen. Dies war damals nicht nur Blums Credo. Immerhin hatte auch in Frankreich nach 1789 ein Krieg gegen widerstrebende Nachbarstaaten die Nation mobilisiert und der Revolution zum Durchbruch verholfen. In dieser Erwartung setzte der sonst um Frieden und Ausgleich bemühte Volksvertreter nunmehr notgedrungen auf die Sprache der Waffen. Unsere drohendste Gefahr, der Krieg wird unser einziges Rettungsmittel sein, schrieb er Anfang August 1848, und es klang wie ein Stoßseufzer. Ganz so abwegig war der Gedankengang indes nicht. War es allein schon fraglich, ob sich die deutschen Fürsten und Königtümer auf Dauer mit Verfassungen und Machteinbußen auf Anweisung demokratischer Parlamente abfinden würden, so blieb die beinahe noch entscheidendere Frage: Würden die europäischen Großmächte, wie etwa das zaristische Russland, tatenlos zusehen, wie im Herzen des Kontinents ein einiges, zentral gelenktes Machtzentrum erstand? Und das unter bürgerlichen Vorzeichen? Und wie würde sich Frankreich verhalten, das den Verlust der deutschsprachigen Regionen Elsass und Lothringen fürchten musste? Im hohen Norden schien sich nun der Testfall anzubahnen. Angesichts des durch die Revolution neu entfachten Nationalitätenstreits hatte das dänische Königreich kurzerhand das teilweise dänisch besiedelte, nicht zum Deutschen Bund gehörende Schleswig seinem Herrschaftsgebiet einverleibt. Für deutsche Vaterlandsfreunde im Hochgefühl des Triumphs kam diese Provokation gerade zur rechten Zeit. Mit Wort und Gewehr sicherten Patrioten aus allen Landesteilen den vermeintlich bedrängten deutschen Brüdern an der Küste ihre Unterstützung zu. Doch militärisch war dieser Konflikt nur mit kampferprobten Truppen zu entscheiden. Und dafür kam realistisch lediglich eine Autorität in Frage: die den Fortschrittskräften verhasste preußische Militärmacht. So wurde der Streitfall zur Nagelprobe. Würde der Preußenkönig, gemäß seinem Versprechen, dass Preußen fortan in Deutschland aufgehe, im Einvernehmen mit der demokratischen Nationalversammlung die Konfrontation mit den dynastischen Mächten in Europa suchen? Würde die Nation vom Thron bis zur Straße bei der gemeinsamen Sache gar zusammengeschmiedet? Zu Beginn sah es in der Tat so aus. Begleitet von schwarz-rot-goldener Begeisterung errang die preußische Landstreitmacht einige entscheidende Siege, während sie der Schlagkraft der dänischen Flotte allerdings nichts entgegensetzen konnte. Zugleich aber drohte sich der regionale Konflikt zu einem Krieg mit argwöhnischen Hegemonialmächten wie Russland und England auszuweiten. Russische Truppen gingen an der ostpreußischen Grenze in Stellung, die Briten demonstrierten die Stärke ihrer Flotte in der Nordsee. Französische Gesandte appellierten an die deutschen Regierungen, an der bestehenden territorialen Ordnung und dem europäischen Gleichgewicht nicht zu rütteln. So kam es zu einer Wende. Der preußische König war schließlich doch nicht bereit, das Risiko eines kriegerischen Showdowns auf dem Kontinent einzugehen. Ende August 1848 schloss er im schwedischen Malmö auf eigene Faust einen befristeten Waffenstillstand mit Dänemark. Im Ergebnis kam dies einer Preisgabe des schleswigschen Gebietes gleich. Das war für die Paulskirche ein Schlag ins Gesicht. Die Abgeordneten gerieten in das Dilemma, dass wohl kein gesamtdeutsches Nationalparlament vor einer breiten Öffentlichkeit würde bestehen können, welches in der Frage, wie es den Deutschen unter fremder Hoheit ergeht, nicht resolut oder durchsetzungsfähig war. Ein Ausgreifen der deutschen Nation aber, etwa über die Grenzen des Deutschen Bundes hinaus, wurde von den Nachbarn als Angriff auf das kontinentale Gleichgewicht gesehen und verstärkte noch das Misstrauen gegenüber der neuen Zentralmacht in der Mitte Europas. Fast alle Fraktionen im Parlament hatten verkannt, welche Widerstände eine deutsche Vereinigung womöglich im Ausland hervorrief. So drohte ein Scheitern der Revolution auch am Einspruch europäischer Mächte. Preußen hatte sich mit Dänemark über die Köpfe des Volkes hinweg arrangiert. Der landesweite Unmut über den Verrat fand seinen Widerhall auch in empörten Redebeiträgen aus dem Paulskirchenplenum. Der Vertrag von Malmö sei mit der Ehre der Nation unvereinbar, wetterte der Abgeordnete Friedrich Christoph Dahlmann vom Rednerpult herab. Eine knappe Mehrheit der Nationalversammlung teilte seine Überzeugung und lehnte den Waffenstillstand ab. Einer der seltenen Triumphe der Linken im Parlament. Die Regierung kündigte daraufhin ihren Rücktritt an. Zum ersten Mal verspürte auch Robert Blum wieder Oberwasser. »Zudem ist die Revolution wieder in Fluss gekommen«, schrieb er seiner Frau. »In 6 Wochen kann jetzt die Welt umgestaltet sein.« Durchaus auch zu seinen eigenen Gunsten, wie der notorische Optimist hoffte. In der Erwartung, schon in Kürze selbst als Minister einer neuen, liberaleren Regierung anzugehören, ließ sich Blum eigens einen Frack schneidern. Noch stand die Ratifizierung des Malmöer Vertrags aus. Konnte sich das souveräne Parlament gegen die Monarchen durchsetzen? »Ich hoffe noch, wir werden siegen. Jedenfalls ist sie entscheidend, selbst bei einer Niederlage. Dann ist der Traum aus und die Barrikaden müssen wieder beginnen.« Mit dieser Prophezeiung sollte Robert Blum recht behalten. Da einige Abgeordnete der Mitte in der Zwischenzeit die Seiten gewechselt hatten, erteilte eine knappe Parlamentsmehrheit Preußens Alleingang nun doch nachträglich ihren Segen und bekundete damit offen die faktische Einflusslosigkeit der Paulskirche gegenüber den etablierten Militärmächten. Die Entscheidung kam einer Unterwerfungsgeste gleich und machte mit einem Streich Blums Hoffnungen zunichte. Wie er vorhergesagt hatte, trieb nun einhellige Empörung die Anhänger der demokratischen Bewegung auf die Straße. Vor allem die Bevölkerungsschichten, die den Märzaufstand aktiv mitgetragen und sich davon auch eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse versprochen hatten, fühlten sich um die Früchte ihres Opfergangs betrogen. Eine zweite Welle des Aufruhrs rollte über das Land. Tausendfach versammelten sich enttäuschte Bürger zum Protest, zur größten Kundgebung fanden sie sich in Frankfurt ein. So kam es zu einer weiteren entscheidenden Zäsur. Die provisorische Zentralgewalt forderte zum Schutz der Nationalversammlung preußische und österreichische Soldaten aus der nahegelegenen Mainzer Bundesfestung an, um die Revolution vor weiterer Revolution zu bewahren. Als sich die Abgeordneten am Morgen des 18. September 1848 durch die aufgebrachte Menge zur Paulskirche begaben, waren Aufständische schon dabei, rund um den Frankfurter Römer Barrikaden aufzuschichten. Verfechter eines Gemeinwesens auf dem Boden des Rechts, wie Robert Blum, stürzte der Konflikt in einen Zwiespalt. Einerseits hatte er stets beteuert, Mehrheitsentscheidungen des Parlaments als heiligen Willen der Nation zu akzeptieren. Andererseits war ihm durchaus bewusst, dass ohne neuerlichen Druck von der Straße an eine Umkehrung der Verhältnisse nicht mehr zu denken war. Die Basis der Demokraten verlangte lautstark von den Abgeordneten der Linken, das Parlament zu verlassen und sich als Sachwalter der Revolution selbst zur eigentlichen Volksvertretung zu erklären. Doch damit fanden sie bei den moderaten Parlamentariern um Robert Blum wenig Zustimmung. Bei aller Verbitterung über die Machtverhältnisse in der Paulskirche waren sie nicht bereit, das so mühsam erkämpfte Parlament als Ort der Entscheidung in Frage zu stellen. Die revolutionäre Bewegung war gespalten. Gleichzeitig spitzte sich der Konflikt dramatisch zu. Die Entscheidungsschlacht zwischen Bajonetten und Barrikaden stand bevor. Zwischen Volk und Volksvertretung. Wohin aber würde der bewaffnete Schlagabtausch führen? Wem nutzte das vergossene Blut? Für Blum war es nur zu ersichtlich, dass diese Konfrontation lediglich Verlierer zurücklassen würde. Der Demokrat konnte gar nicht anders, als zu vermitteln. Er wollte das Schlimmste verhindern, die Katastrophe noch aufhalten, und er traute sich das auch zu. Dem Reichsinnenminister, der den Truppeneinsatz befürwortet hatte, rang er eine Feuerpause ab, bevor er sich auf den schwierigen Gang zu den Barrikaden machte. Doch das Verhandlungsgeschick, dank dem der Vermittler noch 3 Jahre zuvor einen blutigen Militärschlag in Leipzig abgewendet hatte, war ihm offenbar abhanden gekommen. Nun stand Blum buchstäblich zwischen den Fronten. In den Augen der Aufständischen trat er ihren Gewehrläufen nicht als Volksmann entgegen, sondern als Abgesandter einer feindlichen Staatsgewalt. Für die konservativen Fraktionen der Paulskirche hingegen war er selbst einer der Wegbereiter des Aufruhrs. Blums Appell an die Vernunft und zum Vertrauen auf friedliche Veränderungen erntete nur das Hohngelächter der Barrikadenkämpfer, in deren Namen er doch einstmals angetreten war. Die Situation wurde auch für ihn zur Zerreißprobe. Es war nicht die Stunde für Vernunft. Der ungleiche Straßenkrieg war nicht mehr abzuwenden. Bis zum Abend hatten die Soldaten alle Barrikaden gestürmt und geräumt. Zurück blieben über 80 Tote, darunter auch 2 Abgeordnete der Rechten, die von wild gewordenen Aufständischen regelrecht massakriert worden waren, was den Aufstand in den Augen des Bürgertums endgültig desavouierte. Das waren die französischen Verhältnisse, die man fürchtete. In Blums politischer Laufbahn markierten diese Erlebnisse den Tiefpunkt. Der anfangs so kraftstrotzende Freiheitskämpfer wurde von einer tiefen Sinnkrise befallen. Seine Briefe nach Leipzig sind ein Zeugnis seiner Zerrissenheit in jenen Tagen. Die Zersplitterung Deutschlands hat nicht bloß Staaten und Stämme auseinandergerissen. Sie frisst sogar wie ein böses Geschwür an einzelnen Menschen und trennt sie von ihren Genossen, von aller notwendigen Gemeinsamkeit. Die letzten Wochen sind Kräfte vergeudet und törichterweise vernichtet worden, die bei weiser Zusammenfassung und sorgsamer Verwendung hingereicht hätten, das Schicksal Deutschlands vollständig umzugestalten. Zum ersten Mal in seinem bewegten Werdegang erwog Blum in diesen frühen Oktobertagen, alles hinzuwerfen. Nie bin ich so lebens- und wirkungsmüde gewesen wie jetzt. Wäre es nicht eine Schande, sich im Unglück von den Kampfgenossen zu trennen, ich würde zusammenraffen, was ich allenfalls habe, und entweder auswandern oder mir in irgendeinem friedlichen Tale des südlichen Deutschlands eine Mühle oder dergleichen kaufen und nie wieder in die Welt zurückkehren, sondern teilnahmslos aus der Ferne ihr Treiben betrachten. Es blieb beim Gedankenspiel. Selbstverständlich ließ der gewissenhafte Revolutionär seine Kampfgenossen nicht im Stich. Letzter Anlauf, Wien. Blum hatte auch private Sorgen, denn erschwerend kam hinzu, dass das kärgliche Abgeordnetensalär bei gleichzeitigem Verdienstausfall seine finanzielle Misere verschärfte und seine Frau überdies ernsthaft erkrankt war. Doch als er die genesende Gemahlin in Leipzig gut 1 Woche später nach langer Abwesenheit in die Arme schließen konnte, schien der Reisende schon wieder wie verwandelt. Wie in alten Zeiten wirkte Robert Blum von Zuversicht und Kampfeslust durchströmt. Ausgerechnet in Wien, einst Bollwerk der Reaktion, taten sich neue Perspektiven auf. Im Anschluss an seinen Abstecher nach Leipzig machte er sich auf den Weg dorthin. »Wien ist prächtig, herrlich«, schwärmte er unmittelbar nach seiner Ankunft in der österreichischen Hauptstadt Mitte Oktober. »Die liebenswürdigste Stadt, die ich je gesehen«, dabei revolutionär in Fleisch und Blut. Die Leute treiben die Revolution gemütlich, aber gründlich. Tatsächlich hatten sich an der Donau die Ereignisse überschlagen. Nach einem Volksaufstand, der durch revolutionäre Erhebungen im Nachbarland Ungarn ausgelöst wurde, waren Teile der kaiserlichen Armee übergelaufen. Der gesamte österreichische Hofstaat sah sich zur Flucht in das mährische Städtchen Olmütz gezwungen. Im mächtigsten deutschen Teilstaat hatte die Revolution gesiegt. Ausgestattet mit einem Mandat seiner Fraktion eilte Robert Blum daher zusammen mit 3 Gesinnungsfreunden an den Schauplatz des Geschehens, um die österreichischen Brüder ihrer Verbundenheit zu versichern. Wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in eurer Mitte zu weilen, verkündeten die Abgesandten bei jedem ihrer Antrittsbesuche in ehrlichem Enthusiasmus. Und wenn es das Schicksal will, eure Gefahren zu teilen, mit euch zu stehen und zu fallen. Für Robert Blum wurde Wien zur Endstation seiner Sehnsüchte. Nach all dem zähen Ringen um kümmerliche Kompromisse in den zurückliegenden Monaten schien es für ihn nur noch den entscheidenden Befreiungsschlag, die Wahl zwischen allem oder nichts zu geben. In lange nicht mehr empfundenem Elan verfasste er flammende Aufrufe, eilte von einem Solidaritätsauftritt zum nächsten und schlug seine Zuhörer durch kämpferische Entschlossenheit in den Bann. Auch wenn der Realist in ihm sich sehr bald eingestehen musste, dass angesichts der dilettantischen Verteidigungsstrategie der provisorischen Regierung die Aussichten auf einen militärischen Erfolg gegen die herannahenden kaiserlichen Truppen rapide schwanden, stilisierte der Revolutionsromantiker das bevorstehende Abwehrgefecht zur Entscheidungsschlacht. In Wien entscheidet sich das Schicksal Deutschlands, vielleicht Europas, schrieb Blum unverdrossen an Jenny. Siegt die Revolution hier, dann beginnt sie von neuem ihren Kreislauf. Erliegt sie, dann ist wenigstens für eine Zeit lang Kirchhofsruhe in Deutschland. Dass er durchaus damit rechnete, in diesem Fall möglicherweise selbst den ewigen Frieden zu finden, daran ließ der neu belebte Agitator keinen Zweifel. Für Blum waren die Fronten jetzt geklärt. Vom Rednerpult und vom diplomatischen Parkett aus war er hinter die Barrikade gewechselt. Am 25. Oktober trat er mit seinem Begleiter Julius Fröbel als Hauptmann in das frisch gegründete Elitekorps ein und erhielt sogleich ein militärisches Kommando. Mit seiner Kompanie sollte er die Sophienbrücke im Osten der Stadt verteidigen. Als am folgenden Tag kroatische Soldaten unter dem Banner des österreichischen Doppeladlers heranstürmten, bewies der Hauptmann in seiner neuen Rolle durchaus Geschick. Auch durch einen Streifschuss am linken Arm nicht weiter beirrt, hielt Blum seine Stellung 36 Stunden lang gegen die Angreifer. Doch als die erhoffte Schützenhilfe von Seiten der ungarischen Bündnispartner ausblieb, musste er einsehen, dass Wiens Verteidiger der habsburgischen Übermacht nicht gewachsen waren. Mordend und plündernd nahmen die kaiserlichen Soldaten ihre Bastion an der Donau wieder in Besitz und das alte Regime kehrte zurück in die Hofburg, dem Symbolort seiner Macht. Für Hauptmann Blum war die Schlacht geschlagen. Resigniert legte er die Waffen ab, um seine Abreise vorzubereiten. Doch damit bereitete er sein eigenes Verhängnis. Ausgerechnet auf die Rückseite seines Ausreiseantrags notierte der neue Stadtkommandant den Befehl für Blums Verhaftung. Offenbar wollte sich das wieder installierte Militärregime die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit den Abgesandten aus der Paulskirche zugleich Galionsfiguren der demokratischen Bewegung in Gewahrsam zu nehmen. »Ich werde unfreiwillig hier zurückgehalten, bin verhaftet«, ließ der Festgenommene seine Frau wissen. »Denke dir indessen nichts Schreckliches. Ich bin in Gesellschaft Fröbels und wir werden sehr gut behandelt.« Opfer für die Demokratie. Mit Recht musste Blum davon ausgehen, dass die Fürsorge seiner sächsischen Landesregierung und seine Immunität als Abgeordneter ihm bald wieder die Freiheit bescheren würden. Doch beides war nicht der Fall. Die sächsische Gesandtschaft blieb untätig und der frisch ernannte Ministerpräsident Österreichs, Felix Fürst zu Schwarzenberg, setzte sich über diplomatische Gepflogenheiten hinweg. »Blum bleibt dir zur freiesten Disposition«, schrieb er an den militärischen Oberbefehlshaber, seinen Schwager Alfred Fürst zu Windischgrätz, »und verdient alles.« Das war unverkennbar ein Freibrief für das Todesurteil, ein deutliches Fanal der Gegenrevolution. Dabei konnte sich das in aller Eile vollzogene Justizverfahren gegen Blum auf nicht viel mehr stützen als auf widersprüchliche Aussagen von Zeugen, die den Abgesandten aufrührerischer Reden bezichtigten. Am frühen Morgen des 9. November 1848 erhielt der Häftling die Todesbotschaft. Sein Schicksal und das der Revolution schien sich vor seinen Augen zusammenzufügen. Blum nahm das Urteil gefasst entgegen. »Lebe wohl, du und alle Freunde. Bereite meine Frau langsam vor auf das Geschick des Kriegs«, schrieb er einem Freund zum Abschied. »Ich sterbe als Mann. Es muss sein. Lebt wohl.« Die historischen Bildnisse von jenem 9. November 1848 zeigen einen Mann, der den Todesschützen ohne Augenbinde entgegensieht. Ort der Vollstreckung war ein Schießübungsplatz im Wiener Vorort Brigittenau. Drei Kugeln des Exekutionskommandos eines habsburgischen Jägerregiments bereiteten Blums Leben ein Ende. »Ich sterbe für die Freiheit«, soll er kurz zuvor noch ausgerufen haben, »möge das Vaterland meiner eingedenk sein.« Ob so geschehen oder nicht, dieser letzte Wunsch sollte umgehend in Erfüllung gehen. So viel hatte die Revolution erreicht, dass eine solche Kunde schnell in alle Lande ging. Sein märtyrerhafter Tod erhöhte Blum vollends zum Volkshelden. Die Nachricht schlug in Frankfurt wie eine Bombe ein. In einer Mischung aus ohnmächtiger Wut und verletztem Rechtsempfinden blieb nur Protest. »Deutsches Volk! Deine Ehre, dein Recht trat man mit Füßen, als man deinen Vertreter gegen das Gesetz verhaftete. Deiner Freiheit hat man eine tödliche Wunde geschlagen, als man einen deiner würdigsten Söhne mordete.« In hunderten großer und kleiner Städte kam es zu Trauerkundgebungen. Allein in Leipzig versammelten sich 12.000 Menschen zum Gedenken an ihren prominenten Mitbürger. Schwarz-rot-goldene Flaggen wurden im ganzen Land auf Halbmast gesetzt, österreichische Reichsadler an den Konsulaten zu Bruch geschlagen. In einem bis dahin unbekannten Ausmaß überschwemmten Devotionalien, Kartenspiele, Tabakspfeifen, Uhren mit Blums Konterfei das Land. Aufsätze, Lieder und Gedichte wurden ihm nachgerufen. Für seine hinterbliebene Frau und ihre Kinder wurden Geldsammlungen organisiert. Allein bis Ende 1848 erbrachte eine Kollekte mehr als 11.000 Gulden. Eine gewaltige Summe, die es Blums Witwe erlaubte, Leipzig zu verlassen, um in die Schweiz überzusiedeln und ihren Kindern dort eine vorzügliche Schulbildung zukommen zu lassen. Blums Tod war es, der gleichsam symbolhaft für den Niedergang der parlamentarischen Idee in Deutschland stand. Im Habsburger Reich hatten die alten Gewalten ihre monarchische Herrschaft zurückerobert, und von hier aus wurden die Fortschritte, die aus der Märzrevolution resultierten, schrittweise wieder rückgängig gemacht. Das Parlament war weitestgehend machtlos. Es hatte keinen Hebel, der es ihm erlaubt hätte, sich gegen den Willen der Fürsten durchzusetzen. Die Paulskirche hatte ihre Lähmung offenbart. Wo keine Exekutive, keine durchgreifende Verwaltung, kein Polizeiapparat, keine Truppen der parlamentarisch begründeten Macht unterstehen, ist diese Volksvertretung im Konfliktfall handlungsunfähig und damit zahnlos. Dass es der Aufstandsbewegung, anders als 1789 in Frankreich, nicht gelang, das Militär nachhaltig auf ihre Seite zu ziehen, erwies sich als besonders folgenreich. Nach dem Tod des Leipziger Volkstribuns blieb den Abgeordneten zunächst kaum mehr als Protestreden und Resolutionen. Auch ehedem schwankende Militärs standen inzwischen wieder fest auf der Seite ihrer Monarchen. »Nicht nur ein Mord, ein Verbrechen. Ihr habt eine Raserei, eine wahre Tollheit begangen. Den Mann des Volkes habt ihr erschossen und dadurch zum Märtyrer erhöht. Ihr wolltet ihn vernichten und habt einen unvermeidlichen Lorbeerkranz um seine Schläfe gewunden.« Kommentar in der Deutschen Reichstagszeitung, 23. November 1848. Die Verfassung. Worum ging es jetzt noch? Was war geblieben von den bewegenden Fragen nach Einheit und Nation? Es galt zu retten, was noch irgendwie zu retten war. Trotz aller Widrigkeiten setzte die Nationalversammlung ihr Bemühen fort, eine deutsche Verfassung zu erarbeiten. Am 28. März 1849 wurde sie mit einer Mehrheit von 42 Stimmen angenommen. Vorangestellt war ein Grundrechtskatalog, immerhin ein bemerkenswerter historischer Schritt. Damit wollte die Paulskirche an die Tradition der anderen westlichen Verfassungen anknüpfen. Staatsform sollte eine an die Konstitution gebundene Monarchie sein, mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Als kaiserlichem Oberhaupt. Der Geltungsbereich sollte sich auf die Staaten des Deutschen Bundes erstrecken, allerdings in der sicheren Annahme, dass Österreich außen vor blieb, die sogenannte kleindeutsche Lösung. Doch schon die Ratifizierung durch die deutschen Staaten warf Probleme auf. Österreich, Bayern, Preußen, Sachsen und Hannover lehnten ab. Es kam zum Eklat und die Abgeordneten der beiden Vormächte verließen die Nationalversammlung. Dennoch versuchten die Parlamentarier, das politische Werk fortzusetzen, bildeten eine Kaiserdeputation, die Anfang April 1849 nach Berlin reisen sollte, um dem Hohenzoller die Kaiserwürde anzutragen. Der wiedererstarkte preußische Regent aber fühlte sich keineswegs geschmeichelt und überhaupt nicht an irgendwelche Vorgaben einer zerfallenden Volksvertretung gebunden. Die Einladung zur Führung in Deutschland hätte er vielleicht angenommen, wenn sie von den Fürsten gekommen wäre. Die nunmehr demokratisch verabreichte Kaiserkrone wies er jedoch empört von sich, als Lumpenkrone der Nationalversammlung, wie er sie einem General gegenüber bezeichnete, die nur Ekel und Verachtung verdiene. Seine preußischen Truppen waren es auch, mit deren Schützenhilfe im folgenden Jahr alle weiteren Volkserhebungen, die das Blatt noch wenden wollten, niedergekämpft wurden. Das erste gesamtdeutsche Parlament zerbrach, als ihm ein Staat nach dem anderen seine Legitimation entzog. Am 18. Juni trieben monarchietreue Truppen die letzten verbliebenen Volksvertreter auseinander. Im Mai 1849 brachen überall in Deutschland wieder Aufstände aus, um die Verfassung in einigen Einzelstaaten dennoch zu etablieren. Das Nationalparlament in der Paulskirche löste sich auf. Die Reste flohen am 30. Mai 1849 als Rumpfparlament nach Stuttgart, in den traditionell eher demokratischen Süden Deutschlands, um der Restauration zu entgehen. Doch württembergische Truppen beendeten das demokratische Experiment am 18. Juni 1849 endgültig. Die Gegenrevolution hatte auf der ganzen Linie gesiegt. Die Rückkehr der beiden mitteleuropäischen Großmächte zur Fürstenherrschaft und damit zur alten Ordnung wurde von Russland, Frankreich und England überaus wohlwollend aufgenommen. Zu viel für eine Revolution? War, was Morgenrot wir tauften, Abendrot nur des verkauften Deutschland, dem kein Tag mehr scheint? Wie Wilhelm Zimmermann, ein Weggefährte Blums, ahnungsvoll nach dessen Tod reimte. Gab es am Ende nichts als Scheitern? Viel ist über das Erbe der Paulskirchenversammlung resoniert und debattiert worden. Schnell liegt der vordergründige Befund nahe, keines der Ziele wurde erreicht, keine Einheit, keine gemeinsame Verfassung. Das Parlament ist offenkundig an seiner Doppelaufgabe zerbrochen. Doch war die Bilanz wirklich so verhagelt? Es war allein schon eine historische Leistung, Hunderte von Volksvertretern aus den vielen deutschen Landen in einem gesamtdeutschen Parlament zu vereinen. Formen der gemeinsamen Willensbildung und Entscheidung zu finden und zu erproben. In der Debatte fand das ganze Volk seinen Raum, nicht nur in Frankfurt. Die gelockerte Zensur, die Verbreitung von Zeitungen im politischen Alltag schufen eine blühende Presselandschaft, eine riesige Plattform für das nationale Gespräch über die Ländergrenzen hinweg. Die Deutschen kamen einander näher. Und es waren sehr verschiedene Gruppen, die sich während der Revolution in Frankfurt zu politischen Allianzen zusammenfanden. Die Paulskirche raufte sich, trotz aller Gegensätze immer wieder zu Mehrheitsbeschlüssen durch. Zudem wurden erstmals öffentlich die bestehenden gesellschaftlichen Schranken durchbrochen. Ein demokratischer Aufsteiger aus armen Verhältnissen wie Robert Blum hätte in einer allein von Klassendünkel beherrschten Standesgesellschaft niemals das Wirkungsfeld erhalten, auf dem er sein Ansehen erwarb. Und was bedeutete das Geschehen von 1848 für die territoriale Entwicklung auf deutschem Boden und für die Entfaltung künftiger Staatsmacht? Anders als vor der Revolution waren die Herrscher nun überall im Deutschen Bund an geschriebene Konstitutionen gebunden. Sie mussten nun die Gesetzgebung mit Parlamenten teilen und hatten es mit politisch zunehmend profilierten Eliten zu tun. Mittelmächte wie Bayern, Württemberg, Sachsen gewannen gegenüber Österreich und Preußen an Gewicht. Hier lag auch ein föderales Potenzial künftigen Zusammenwachsens. Und die Wirtschaft? Industrie und Handel kamen durch den revolutionären Wandel in Schwung, drängten mehr denn je auf vereinheitlichte Räume. Die Idee eines Wirtschaftsgebiets mit einem gemeinsamen Markt, mit finanzieller und rechtlicher Planungssicherheit, mit halbwegs gleichberechtigten ökonomischen Spielregeln brach sich weiter Bahn. Auch wenn die Nationalversammlung ihre selbst erklärten Ziele nicht erreichen konnte, so stellten die Ereignisse doch die Weichen für wichtige Entwicklungen in der Geschichte Deutschlands. Der deutsche Weg zum Nationalstaat, Bismarckscher Prägung, war dabei keineswegs determiniert, auch wenn preußisch-deutsche Historiker das später so darstellten. Fakt ist, dass die schwarz-rot-goldene Tradition nach 1848 erst einmal unterbrochen wurde. Doch auf lange Sicht haben nicht nur die Toten des Freiheitskampfs von 1848 den Nimbus einer die Zeiten überdauernden Unsterblichkeit erworben. Die vorausschauenden Verfechter einer demokratischen Ordnung, wie Robert Blum, hatten vorgeprägt, was erst nach schmerzhaften Verwerfungen der Geschichte allmählich zum Allgemeingut der Deutschen werden sollte. Was dort erfochten worden, so hatte Robert Blum in der Paulskirche diese Revolution mit eindringlichen Worten charakterisiert, ist der Umstand, dass man dort den Glauben an den Gott der Geschichte wiedererweckt hat in der Menschenbrust. Es ist die Überzeugung, dass der Gedanke größer und stärker und gewaltiger ist als die Macht der Bajonette und Kanonen. Nachdem das preußisch-deutsche Kaiserreich mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 zusammengebrochen war, knüpfte die Verfassung der Weimarer Republik an das freiheitliche Erbe an. Auch die Väter des Grundgesetzes 1949 errichteten den neuen Staat auf Fundamenten der Paulskirche, gaben Westdeutschland eine Ordnung in Freiheit, wenn auch erst noch ohne Einheit. Mit dem Fall der Mauer 1989 tat sich für alle Deutschen die Chance auf, ihren historischen Traum zu verwirklichen. Bismarck und das Deutsche Reich. 1866 galt der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck als Reaktionär, der die deutsche Einheit nur wünschte, um die Macht Preußens zu stärken. Nach den Siegen über Österreich und Frankreich, die 1871 zur Bildung des Deutschen Kaiserreichs führten, und nach der Etablierung eines demokratisch gewählten Parlaments, ehrten ihn die Deutschen als den Gründer des modernen deutschen Nationalstaats. Zwar bewahrte der neue Reichskanzler von nun an den Frieden und begründete den Wohlfahrtsstaat, doch zugleich bekämpfte er interne Kritiker seiner Herrschaft mit unerbittlicher Härte. Der Anschlag. Aussage Bismarcks vom 9. Mai 1866 gegenüber dem Staatsanwalt. Ich mochte ein paar Schritte von der die Linden durchschneidenden Schadowstraße ausgetan haben, als ich hinter mir kurz aufeinander zwei laute Schüsse fallen hörte. Ich drehte mich um und gewahrte einen jungen Menschen, welchen ich in der mir vorgelegten Fotografie wiedererkenne. Derselbe hatte einen Revolver in der rechten Hand und legte in einer Entfernung von 5 bis 6 Schritt, als ich mich umdrehte, gerade wieder auf mich an und schoss. Ich lief ihm entgegen und erfasste ihn, soweit ich mich erinnere, an der rechten Hand und am Halse oder am Rockkragen. Ich sah, wie der Mensch abermals den Revolver, und zwar dicht auf meiner Brust, abfeuerte. Der Mensch musste den Revolver inzwischen in die linke Hand genommen haben, und es gelang ihm noch einmal, aus unmittelbarer Nähe auf meine Brust zu feuern. Bismarck ist ganz entschieden ein Verräter an Deutschland. Der 22-jährige Student Ferdinand Cohen-Blind, ein Stiefsohn des im Exil lebenden 1848er Revolutionärs Karl Blind, schrieb in seinem Abschiedsbrief nieder, was viele im Deutschland des Frühjahrs 1866 empfanden, auch wenn sie seinen Entschluss zur Gewalt missbilligen mochten. Weder das preußische noch das österreichische Volk wollen ja Krieg. Er wird rein von oben diktiert, und da fällt der größte Teil der Schuld auf Bismarck. Ein gewöhnlicher Mensch, wenn er den hundertsten Teil von dem begangen hätte, was Bismarck sich hat zu Schulden kommen lassen, wäre schon längst dem Gesetz verfallen. Bismarck, der jedoch hochgestellt ist, kann von den Gesetzen nicht belangt werden und achtet sie nicht. Lässt sich dann nicht ganz logisch der Schluss ziehen, dass derjenige, der außerhalb der Gesetze steht, von dem Einzelnen belangt werden kann? Am nächsten Tag, dem 7. Mai 1866, brachte Cohen-Blind den Brief zur Post, bevor er gegen 17 Uhr, wie die Neue Preußische Zeitung genüsslich rekonstruierte, im Café Hering eine Tulpe bayerisch Bier bestellte. Den Kellner, der ihm das Bier brachte, fragte Blind, ob der Ministerpräsident nicht öfter unter den Linden entlang gehe, und erhielt die Antwort, dass dieses fast täglich geschehe, da Bismarck gewöhnlich vom königlichen Palais aus zu Fuß nach Hause gehe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass er auch heute, und zwar in nächster Zeit, vorüberkommen werde. Blind warf, als er das hörte, dem Kellner ein Viergroschenstück hin, ließ sein Bier stehen und stürzte auf die Straße, um gleich darauf den Grafen Bismarck meuchlings anzufallen. Das Attentat auf Bismarck auf der Berliner Prachtstraße unter den Linden war kein Blitz aus heiterem Himmel, sondern der Höhepunkt einer Reihe heftiger Anfeindungen, mit denen sich der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck seit seiner Ernennung im September 1862 auseinanderzusetzen hatte. Mit der Verwendung dieses Mannes, kommentierte die Wochenschrift des Kleindeutsch-Liberalen Nationalvereins seine Berufung, ist der schärfste und letzte Bolzen der Reaktion von Gottes Gnaden verschossen. In der Tat sah der preußische König Wilhelm I. die Berufung Bismarcks als letzte Alternative zu seiner eigenen Abdankung. Seit er 1861 die Krone von seinem kinderlos verstorbenen Bruder Friedrich Wilhelm IV. Übernommen hatte, befand er sich im Streit mit dem preußischen Parlament. Vordergründig ging es um inhaltliche Differenzen über die Reform des preußischen Heeres, das vergrößert und neu strukturiert werden sollte. Für den König aber wurden die Querelen zur Prinzipienfrage: Herrschertum oder Parlamentarismus? Während Wilhelm I. sich erbittert jedem Abstrich an der von ihm höchst selbst entworfenen Armeereform widersetzte, verweigerte das Parlament unter Hinweis auf sein Budgetrecht die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel. In der aufgeheizten Atmosphäre des Herbstes 1862 war die Ernennung Bismarcks eine Kampfansage des Königs an das Parlament. Während der Revolutionsjahre 1848-49 hatte sich der damals 33-jährige Gutsbesitzer Otto von Bismarck als glühender Verfechter der alten preußischen Königsherrschaft einen Namen gemacht. Für seinen Einsatz gegen die Revolution war er reich belohnt worden. Obwohl ohne jede diplomatische Erfahrung, wurde er 1851 als preußischer Gesandter zum Frankfurter Bundestag, 1859 als Botschafter nach St. Petersburg und 1862 für kurze Zeit in der gleichen Funktion nach Paris entsandt. Nacheinander bekleidete er damit drei der wichtigsten Posten der preußischen Diplomatie. Bei seinem Antritt als preußischer Ministerpräsident machte Bismarck klar, dass er den Machtanspruch der Krone auch diesmal ohne Abstriche durchzusetzen gedenke. Wenn zwischen Regierung und Parlament eine verfassungsmäßige Einigung über den Staatshaushalt nicht zu erzielen sei, erklärte er den empörten Abgeordneten, dann müsse die Regierung diesen eben einseitig festlegen, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Unbekümmert regierte er fortan im offenen Verfassungsbruch. Während er einerseits im Innern auf Konfrontationskurs ging, lockte Bismarck andererseits die liberale Opposition mit einem deutlichen Wink, dass ein von ihm geführtes Preußen der Motor der 1848 gescheiterten deutschen Einigungsbewegung sein könne. Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht, erklärte er wenige Tage nach seinem Regierungsantritt. Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Blut und Eisen. Doch sein Angebot stieß auf scharfe Ablehnung und handelte ihm lediglich den Vorwurf ein, die gewaltsame Einigung Deutschlands unter preußischer Führung als ein bloßes Entlastungsmanöver zu betreiben, um von den heftigen inneren Konflikten abzulenken. Die Haltung der nationalliberal gesinnten Öffentlichkeit gegenüber Bismarck blieb auch dann skeptisch, als seine Außenpolitik bereits erste Erfolge verbuchte. 1863/64 führte Preußen, gemeinsam mit der anderen deutschen Großmacht Österreich, Krieg gegen Dänemark und nahm diesem die deutschsprachigen Elbherzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg ab. Eine alte Forderung der deutschen Nationalbewegung, die 1848 unerfüllt blieb. Doch statt Schleswig und Holstein als neues Fürstentum im Deutschen Bund zu integrieren, wie es Österreich und die Mehrheit der anderen deutschen Staaten forderten, wollte Bismarck sie Preußen einverleiben. Hinter den Streitigkeiten über Schleswig-Holstein stand längst die grundsätzliche Frage, wer in Deutschland zukünftig das Sagen haben würde: Berlin oder Wien. In der Kronratssitzung vom 28. Februar 1866, in der die Weichen für den Krieg gestellt wurden, erteilte Bismarck dem bis dahin ausgeübten Dualismus in Deutschland eine klare Absage. Preußen, so erklärte er dem König und der versammelten Staatsführung, sei die einzige lebensfähige politische Schöpfung, die aus den Ruinen des alten Reiches hervorgegangen sei. Darauf beruhe sein Recht, an die Spitze Deutschlands zu treten. Österreich habe dieses natürliche und wohlberechtigte Streben Preußens aus Eifersucht stets bekämpft und Preußen die Führung Deutschlands nicht gegönnt, obwohl es selbst dazu unfähig sei. Selbstbewusst formulierte er eine historische Mission Preußens, das dazu berufen sei, an die Spitze der nationalen Bewegung zu treten. Um diesen Anspruch zu untermauern und die nationale Bewegung für sich zu gewinnen, reichte er am 9. April 1866 im Frankfurter Bundestag den offiziellen Antrag ein, ein gesamtdeutsches Parlament zu berufen, das aus allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgehen sollte. Was eine bewusste Provokation Österreichs darstellte, das als Vielvölkerreich das nationale Selbstbestimmungsrecht entschieden ablehnte. Im Gegenzug forderte Wien nun eine Entscheidung des Bundestags über Schleswig-Holstein. Die Fronten verhärteten sich. Anfang Mai 1866 befahl der preußische König die Generalmobilmachung. Es ist historisch nicht ohne Reiz, darüber zu spekulieren, was wohl geschehen wäre, wenn in eben diesem Moment das Attentat Cohn-Blinz Bismarck von der politischen Bühne entfernt hätte. Kein Krieg, kein Kaiserreich, kein Weltkrieg, kein Hitler, keine Bundesrepublik Deutschland. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre 1866 kein Jahr der Weichenstellung in der deutschen Geschichte geworden. Bis heute ist rätselhaft, wie Bismarck die Kugeln des Attentäters überlebte. 5 Schüsse feuerte Cohn-Blind auf den Ministerpräsidenten ab, alle aus unmittelbarer Nähe, die letzten 2 sogar direkt auf der Brust seines Opfers, das ihn in Gegenwehr gepackt hatte. Tatsächlich entdeckte Bismarck zu Hause Schusslöcher in seinem Überzieher, sowie in Rock, Weste und Hemd. Lediglich an der seidenen Unterjacke waren die Kugeln abgeglitten, ohne die Haut zu verletzen. Nur eine Rippe schmerzte für einige Tage. Hatte ihn die Tatsache gerettet, dass er für die Jahreszeit ungewöhnlich dick angezogen war, da er eine Erkältung auskurierte? Waren die letzten beiden Schüsse ohne Durchschlagskraft, weil die Mündung des Revolvers direkt auf Bismarcks Kleidung aufgesetzt war? Oder hatte seine Rippe die letzten Schüsse abgefedert, wie er selber vermutete? So erstaunlich blieb seine Rettung, dass Gegner, wie der Kommunist Friedrich Engels vermuteten, Bismarck trage heimlich ein Panzerhemd. Bismarcks Anhänger schlossen sich hingegen eher der Meinung des königlichen Leibarztes Gustav von Lauer an, der keine andere Erklärung sah, als die, dass Gottes Hand dazwischen gewesen ist. Bismarck hat die Ansicht Lauers offenbar ein Stück weit geteilt und göttliche Vorsehung am Werk gesehen. Er ließ sich die Tatwaffe aushändigen und verwahrte sie zeitlebens in seiner Schreibtischschublade. Auch das Unterhemd, das er beim Attentat trug, wurde mitsamt den Einschusslöchern wie eine Reliquie aufbewahrt und ist wie die Pistole noch heute im Besitz der Familie Bismarck. Der Attentäter überlebte seine Tat nur um wenige Stunden. In einem Arrestzimmer des Berliner Polizeipräsidiums schnitt sich Ferdinand Cohen blind mit einem Messer, das er verborgen am Leib getragen hatte, die Halsschlagader durch. Es wird sich niemand getrauen, den jungen Mann für einen schlechten Menschen zu erklären, der sein Leben daran gegeben hat, um das Vaterland von einem solchen Unhold zu befreien, schrieb ihm der Beobachter, das Blatt der württembergischen Liberalen, zum Nachruf. Der Deutsch-Deutsche Krieg. Den Gang der Ereignisse hat Cohen-Blind nicht aufhalten können. Am 14. Juni 1866 fiel in Frankfurt am Main die Entscheidung über Krieg oder Frieden in Deutschland. An diesem Tag kamen im Turn- und Taxispalais in der Seckenheimer Landstraße die Deputierten der Bundesversammlung, auch Bundestag genannt, zusammen. Der Frankfurter Bundestag war das zentrale Gremium des Deutschen Bundes, des Nachfolgers des 1806 aufgelösten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Der Deutsche Bund war 1815 auf dem Wiener Kongress gegründet worden, mit dem Ziel, in Mitteleuropa nach den napoleonischen Eroberungskriegen wieder ein stabiles Gleichgewicht der Mächte zu schaffen. Die deutschsprachige Mitte Europas sollte einerseits über genügend Stärke verfügen, etwaigen Vormachtansprüchen Frankreichs und Russlands entgegenzutreten, jedoch andererseits nicht so stark sein, um sich selbst zur Vormacht aufzuschwingen. Die Staaten des Deutschen Bundes waren verpflichtet, untereinander Frieden zu wahren und etwaige Angriffe von außen auf eines der Mitglieder gemeinsam abzuwehren, ähnlich der heutigen NATO. Wie diese war der Deutsche Bund kein Staat, sondern eine internationale Organisation souveräner Mitgliedstaaten. Im Bundestag saßen keine gewählten Abgeordneten des deutschen Volkes, sondern weisungsgebundene Abgesandte von 35 Fürstentümern und 4 freien Städten. Die Sitzung vom 14. Juni 1866 war nur zu einem Zweck einberufen worden. Zur Abstimmung stand der Antrag Österreichs, das gemeinsame Bundesheer gegen Preußen mobil zu machen, da dessen Politik in Schleswig-Holstein den inneren Frieden des Bundes gefährde. Mit dem Antrag wollte sich Österreich die Legitimation des Deutschen Bundes für den bevorstehenden Krieg gegen Preußen sichern. Seine Annahme bedeutete praktisch eine Kriegserklärung des Bundes an Preußen. Auf Bismarcks Weisung legte der preußische Gesandte von Savigny daher sofort Protest gegen die Abstimmung ein. Vergeblich. Bei der anschließenden Stimmabgabe zeigte sich, dass Preußen im Kreis der Bundesstaaten nahezu isoliert war. Außer Preußen sprachen sich nur die Hansestädte, die beiden Mecklenburg, Luxemburg und eine Reihe mitteldeutscher Kleinstaaten gegen den Wiener Antrag aus, während sich das Großherzogtum Baden als einziger Staat außerhalb des unmittelbaren preußischen Machtbereichs der Stimme enthielt. Österreich und die Mittelstaaten des Bundes, Hannover, Sachsen, Württemberg und Bayern, stimmten für den Antrag, der mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen wurde. Savigny blieb nichts anderes übrig, als eine von Bismarck längst vorbereitete Note zu verlesen womit er im Namen des preußischen Königs den Bundesvertrag für erloschen und seine Tätigkeit am Bundestag für beendet erklärte. Er verließ den Saal, während seine Kollegen noch protestierten. Bereits am nächsten Tag, dem 15. Juni 1866, marschierten preußische Truppen in Hannover, Sachsen und Kurhessen ein. Die Abstimmung im Frankfurter Bundestag war für Bismarck eine Niederlage. Preußen stand allein auf weiter Flur. Auch Bismarcks Appell an die deutsche Nationalbewegung verhallte weithin ungehört. Sein Antrag, den Bund um ein gewähltes, gesamtdeutsches Parlament zu erweitern, wurde in der Öffentlichkeit als reine Taktik begriffen, um die deutsche Nationalbewegung vor den preußischen Karren zu spannen. Nur in der Außenpolitik hatte er einen wichtigen Erfolg erzielt. Am 8. April war ein Geheimvertrag zwischen Preußen und Italien geschlossen worden. Darin verpflichtete sich Italien, Österreich im Falle eines preußisch-österreichischen Konflikts sofort den Krieg zu erklären und erhielt für den Fall des Sieges das österreichische Venetien zugesprochen. Tatsächlich löste Italien sein Versprechen ein und band damit österreichische Kräfte in Italien. Die eigentliche Entscheidung aber, daran zweifelte niemand, würde nördlich der Alpen fallen. Der Erfolg von Bismarcks Politik ruhte jetzt auf den Schultern der preußischen Militärs. Der Sieg von König Retz. Per Befehl vom 2. Juni 1866 hatte König Wilhelm I. die Führung des Feldzugs dem preußischen Generalstabschef Helmut von Moltke übertragen, der den König durch seinen kühnen Angriffsplan beeindruckt hatte. In den ersten Tagen ließ Moltke die feindlichen Staaten Norddeutschlands, Hannover, Sachsen und Kurhessen, von preußischen Truppen besetzen, um die Verbindung Berlins zu den Westprovinzen herzustellen. Danach konzentrierte er sich ganz auf den Hauptgegner Österreich. Während die süddeutschen Staaten noch mobil machten, marschierten preußische Truppen bereits in Böhmen ein, wo Moltke die österreichische Nordarmee vernichten wollte. Getrennt marschieren, vereint schlagen, lautete Moltkes Formel für den Sieg. Er teilte das preußische Heer in drei Armeen auf, die jede für sich gegen den Feind ziehen und sich erst im Moment der Schlacht vereinigen sollten. Der getrennte Aufmarsch erlaubte eine schnellere Bewegung, als wenn das Heer in einer einzigen Masse vorgerückt wäre. Virtuos nutzte Moltke die modernen Bahnverbindungen Preußens, um die Truppen zu transportieren, und dirigierte den Aufmarsch telegrafisch von Berlin aus. Genaue Planung, Schnelligkeit und Koordinierung sollten den Preußen den entscheidenden Vorteil über den Gegner sichern. Doch Moltkes Strategie besaß einen Schönheitsfehler. Die zweite preußische Armee unter dem Kommando des Kronprinzen Friedrich Wilhelm hinkte den beiden anderen Armeen hinterher. Nur wenn sie rechtzeitig eintraf, konnte das taktische Konzept aufgehen. Am 3. Juli 1866, einem trüben und regnerischen Sommertag, kam es nordwestlich der Stadt Königgrätz zur Entscheidungsschlacht. 200.000 Mann standen Moltke zur Verfügung. Ebenso viele befehligte sein Gegner, der österreichische Oberkommandierende Ludwig von Benedek. Der Österreicher hatte seine Verbände auf einer Hügelkette nördlich von Königgrätz eine stark befestigte Defensivstellung beziehen lassen. An ihr sollten sich die beiden vorauseilenden preußischen Armeen ausbluten. Danach wollte Benedek mit überlegenen Kräften die verbleibende Armee des Kronprinzen besiegen. Zunächst schien sein Plan zu funktionieren. Unter hohen Verlusten rannten die Preußen stundenlang gegen die österreichischen Linien an, ohne entscheidende Geländegewinne zu erzielen. Am frühen Nachmittag traf jedoch die Armee des Kronprinzen nach einem Gewaltmarsch überraschend auf dem Schlachtfeld ein und überrannte den rechten Flügel der Österreicher. Benedek, dessen Truppen in eine Zange zu geraten drohten, befahl den Angriff der Reserven auf die von den Preußen eroberten Stellungen. Jetzt konnten die Preußen ihren entscheidenden Vorteil ausspielen. Das Zündnadelgewehr, den ersten relativ zuverlässig funktionierenden Hinterlader. Während früher Pulver und Geschoss separat, das heißt nacheinander in den Lauf gestopft wurden, lud man das Zündnadelgewehr mittels einer Patrone, die Geschoss und Treibladung enthielt, bequem von hinten. Im Gegensatz zum Vorderlader musste sich der Schütze beim Laden nicht aus der Deckung erheben, wodurch er ein leichtes Ziel abgab, sondern er konnte im Liegen und wesentlich schneller nachladen. Ein tödlicher Vorteil. Durch das Schnellfeuer der preußischen Zündnadelgewehre wurden die angreifenden österreichischen Reserven aufgerieben. Noch heute markiert der sogenannte Hohlweg der Toten den Ort, an dem die Schlacht ihre Wende nahm. In nur einer halben Stunde fielen hier tausende österreichische Soldaten und wurden an Ort und Stelle begraben. Dem österreichischen Oberkommandierenden blieb nur der Rückzug. Mit Mühe gelang es Benedek, mit dem Gros seiner Truppen der preußischen Umklammerung zu entgehen und sich über die nahe Elbe zu retten. Doch er zahlte einen hohen Preis. 5.658 Gefallene, 7.574 Verwundete, 7.410 Vermisste und 22.170 Gefangene bilanzierte das österreichische Generalstabswerk die kaiserlichen Verluste. Ein Viertel der österreichischen Nordarmee existierte nicht mehr. Die Kampfmoral des Rests war gebrochen. Die preußische Armee verzeichnete nur 1.929 Gefallene, 6.948 Verwundete und 276 Vermisste. Ihr Sieg war spektakulär. Der Weg nach Wien lag offen vor ihr. Dort zog die kaiserliche Regierung schnell ihre Konsequenzen aus der Katastrophe von Königgrätz. Obwohl ihre Truppen an der zweiten Front in Italien erfolgreich waren, setzte sich die Einsicht durch, dass nur eine politische Lösung die völlige militärische Niederlage des Kaiserreichs abwenden konnte. Die Art, wie Bismarck den Triumph von Königgrätz in politische Münze umwandelte, gilt zu Recht als eine Sternstunde seiner Politik. Während er die Grenzen auslotete, welche die europäischen Großmächte, insbesondere Frankreich, den preußischen Kriegszielen setzen könnten, musste er zugleich den Überschwang im eigenen Lager bremsen. Wenn wir nicht übertrieben in unseren Ansprüchen sind und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen, der der Mühe wert ist, schrieb er wenige Tage nach der Schlacht an seine Frau Johanna. Aber wir sind ebenso schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, dass wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Mächten, die uns hassen und neiden. Da England und Russland sich zurückhielten, erwies sich der französische Kaiser Napoleon III., 1808 bis 1873, als der eigentliche Gegenspieler Bismarcks auf der europäischen Bühne. Schon einen Tag nach dem Sieg von Königgrätz sandte er ein Telegramm in das preußische Hauptquartier, in dem er, auf Wunsch Österreichs, seine Vermittlerdienste anbot. Dahinter stand unausgesprochen die Drohung, ein französisches Mitspracherecht notfalls mit Waffen einzufordern. Napoleon III. Sah durch den schnellen preußischen Sieg alle seine Pläne über den Haufen geworfen. Der Kaiser hatte mit einem längeren Krieg und einem österreichischen Sieg gerechnet und sich in einer Geheimkonvention vom 12. Juni 1866 bereits mit der Regierung in Wien arrangiert. Für das Versprechen, Neutralität zu wahren und österreichische Gebietserwerbe in Mitteleuropa zu dulden, erlangte Frankreich die mündliche Zusicherung, dass Österreich keinen Einwand zu erheben haben würde gegen eine territoriale Umgestaltung, welche Sachsen, Württemberg und sogar Bayern auf Kosten mediatisierter Fürsten vergrößern und aus den Rheinprovinzen einen neuen, unabhängigen deutschen Staat machen würde. Im Grunde wollte Napoleon III. Die alte Rheinbundpolitik seines Onkels Napoleon I. wieder aufnehmen und an der Ostgrenze seines Landes ein Glacis abhängiger deutscher Satellitenstaaten schaffen. Der preußische Sieg bei Königgrätz machte einen Strich durch seine Rechnung. Stattdessen sah sich Napoleon III. Nun mit der Gefahr konfrontiert, dass an der französischen Grenze ein von Berlin regierter, starker deutscher Nationalstaat entstand, der Frankreichs Interessen und Sicherheit bedrohte. In den Verhandlungen mit Napoleon III. Gelang es Bismarck, geschickt jedes konkrete Zugeständnis zu vermeiden, da er wusste, dass die deutsche Nationalbewegung ihm diese als Verrat angekreidet hätte. Die späteren Forderungen des Kaisers, die Pfalz und Rheinhessen mit Mainz als Preis für sein Wohlwollen zu erhalten, lehnte er entschieden ab. Gleichzeitig besänftigte er Napoleon III., indem er preußische Kriegsziele formulierte, die, angesichts des triumphalen Sieges von Königgrätz, maßvoll erschienen. Nur im Norden Deutschlands beanspruchte Berlin die uneingeschränkte Vorherrschaft. Die deutschen Staaten südlich des Mains sollten unabhängig bleiben. Ähnlich moderat verhielt sich Bismarck gegenüber dem besiegten Österreich. Je rascher er sich mit Wien verständigte, so sein Kalkül, desto geringer war die Gefahr einer französischen Intervention. Eine schnelle Verständigung ließ sich jedoch nur dann erreichen, wenn er dem österreichischen Kaiser keine direkten Landabtretungen abverlangte. Neben einer moderaten finanziellen Kriegsentschädigung forderte Bismarck daher von Wien lediglich, die preußische Vorherrschaft im Norden Deutschlands zu akzeptieren, wie auch die Unabhängigkeit der süddeutschen Staaten. Die Zeche sollten andere bezahlen. Nach Schleswig und Holstein sollten jetzt auch Hannover, Kurhessen und Nassau sowie die bisherige freie Reichsstadt Frankfurt am Main an Preußen fallen, das dadurch die schon seit langem angestrebte Landverbindung zu seinen Westprovinzen erhalten würde. Der Vorfriede von Nikolsburg. Mit diesem Programm, auf das Paris und Wien eingingen, stieß Bismarck beim preußischen König Wilhelm I. auf heftigen Widerstand. Im böhmischen Schloss Nikolsburg, in das Mitte Juli das preußische Hauptquartier verlegt worden war, kam es am 24. Juli zu einem Streit zwischen Ministerpräsident und Souverän, der an den Rand des Bruchs führte. Dem traditionell geprägten König schien es ungeheuerlich, den Hauptgegner Österreich ohne Gebietsverluste oder hohe Entschädigung davonkommen zu lassen, während die verführten Verbündeten Wiens bluten sollten. Man müsse in Preußen sagen können, dass wir Österreich auch ins Fleisch geschnitten und es am eigenen Leibe gezüchtigt hätten, notierte der Kronprinz Friedrich Wilhelm entsprechende Äußerungen seines Vaters im Tagebuch. Auf der anderen Seite widerstrebte es dem König, die alteingesessenen Herrscherhäuser in Hannover, Kurhessen und Nassau aus preußischem Machtinteresse zu eliminieren. Untergrub er damit nicht selber die monarchische Idee, die ihm so teuer war? Vergeblich führte Bismarck seinem Herrn die Notwendigkeit einer schnellen Verständigung mit Wien, die Gefahr einer französischen Intervention vor Augen. Der König bestand entweder auf einer Landabtretung oder einer hohen finanziellen Reparationsleistung Wiens. Bismarcks Widerspruch führte schließlich, wie er in seinen Erinnerungen schrieb, eine so lebhafte Erregung des Königs herbei, dass eine Verlängerung der Erörterung unmöglich war, und ich mit dem Eindruck, meine Auffassung sei abgelehnt, das Zimmer verließ, mit dem Gedanken, den König zu bitten, dass er mir erlauben möge, in meiner Eigenschaft als Offizier in mein Regiment einzutreten. In mein Zimmer zurückgekehrt, war ich in der Stimmung, dass mir der Gedanke nahe trat, ob es nicht besser sei, aus dem offenstehenden, 4-stock-hohen Fenster zu fallen. Am Ende war es der Kronprinz, der Bismarck und den König aussöhnte und die Waagschale zugunsten des Ministerpräsidenten senkte. Auf sein Zureden hin versah der König am nächsten Tag den Rand eines Schreibens, in dem Bismarck seine Argumente noch einmal resümiert hatte, mit der entscheidenden Notiz: Wenn trotz dieser pflichtmäßigen Vertretung vom Besiegten nicht das zu erlangen ist, was Armee und Land zu erwarten berechtigt sind, das heißt eine starke Kriegskostenentschädigung von Österreich als dem Hauptfeind oder Landerwerb in einigem in die Augen springenden Umfang, so muss der Sieger an den Toren Wiens in diesen sauren Apfel beißen und der Nachwelt das Gericht dieserhalb überlassen. Bereits am nächsten Tag, dem 26. Juli, wurde in Nikolsburg ein Vorfriede mit Österreich geschlossen. Einen knappen Monat später, am 23. August 1866, folgte in Prag der endgültige Friedensschluss. Der Norddeutsche Bund. Nikolsburg ist ein Wendepunkt der deutschen Geschichte. Zwar behielt der österreichische Kaiser sein Land, doch gab er viel Preis. Mit einem Federstrich verabschiedete sich Österreich aus gut 900 Jahren gemeinsamer Vergangenheit. Die Frage Großdeutsch oder Kleindeutsch, die die Revolutionäre von 1848 bewegte, war im Sinne Preußens entschieden. Von nun an beschritt Wien einen getrennten Weg, der zu zwei eigenständigen Nationalstaaten, Österreich und Deutschland, führte, während Preußen zugleich zum Kristallisationspunkt des Letzteren wurde. An die Stelle des aufgelösten Deutschen Bundes trat der von Preußen dominierte Norddeutsche Bund, der sich bis zur Mainlinie erstreckte. Ihm gehörten neben Preußen 22 norddeutsche Fürstenstaaten und freie Städte an, die den preußischen Annexionen nicht zum Opfer gefallen waren. Einen Sonderfall stellte Hessen-Darmstadt dar, das nur mit seiner nördlich des Mains gelegenen Provinz Oberhessen dem Norddeutschen Bund angehörte. Der Norddeutsche Bund war im Unterschied zu seinem Vorgänger, dem Deutschen Bund, kein völkerrechtliches Bündnis mehr, sondern ein Staat mit gemeinsamer Regierung. Die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden blieben außerhalb und wurden unabhängig. Anders als von Napoleon III. Erhofft, suchten sie jedoch keine Annäherung an Frankreich, um sich dessen Beistands angesichts der neuen deutschen Macht im Norden zu versichern. Die unverhohlen geäußerten Ansprüche Napoleons III. Auf Gebiete in Süddeutschland führten vielmehr dazu, dass sie mit dem Norddeutschen Bund Verträge abschlossen, die ein militärisches Schutz- und Trutzbündnis enthielten. Auch innenpolitisch wurde 1866 zum Wendepunkt in der deutschen Geschichte. In den Monaten vor Königgrätz war die von Bismarck vorgeschlagene Reform des Deutschen Bundes, die ein aus allgemeinen Wahlen hervorgehendes Parlament vorsah, als taktisches Manöver abgetan worden. Der preußische Ministerpräsident, so hieß es, wolle die nationalliberale Bewegung nur durch eine demokratische Fata Morgana vor den Karren preußischer Machtpolitik spannen. Umso überraschter war man, als Bismarck sich nach dem Sieg Preußens selbst beim Wort nahm und in die Verfassung des Norddeutschen Bundes ein Bundesparlament diktierte, das aus allgemeinen, direkten und gleichen Wahlen hervorgehen sollte. Mehr noch, der Mann, der Preußen gegen die Verfassung regiert hatte, reichte dem preußischen Parlament jetzt die Hand zur Versöhnung. In einer von Bismarck sorgfältig ausgefeilten Rede, mit der Wilhelm I. am 5. August den neu gewählten Landtag eröffnete, warb der König bei den Abgeordneten um Indemnität, das heißt um den Verzicht auf Sanktionen dafür, dass seine Minister in den Jahren zuvor ohne einen vom Parlament gebilligten Staatshaushalt regiert hatten. Auch wenn der König dieses Vorgehen als Notstand weiterhin rechtfertigte, wurde damit stillschweigend das Budgetrecht des Landtags anerkannt. Die Indemnitätsvorlage und die Einführung eines Bundesparlaments änderten das Bild Bismarcks in der Öffentlichkeit nachhaltig. Bis dahin hatte er vielen als reaktionärer Junker gegolten, der den alten monarchischen Obrigkeitsstaat um jeden Preis erhalten wollte. Dass der Sieger von Königgrätz auf der Höhe seines Triumphs jetzt die Hand zum Ausgleich reichte und die Forderung nach parlamentarischer Mitbestimmung des Volkes akzeptierte, nahm seinen Kritikern den Wind aus den Segeln, die Front seiner Gegner bröckelte. Am 3. September 1866 stimmten die Abgeordneten mit 230 gegen 75 Stimmen der Indemnitätsvorlage zu und billigten nachträglich die Haushalte der letzten Jahre. Der preußische Verfassungskonflikt war beigelegt. Über die inneren Motive, die Bismarcks Kurswechsel wie auch seine ganze Politik bestimmten, wurde von Zeitgenossen und der Nachwelt viel gerätselt. War der Saulus von 1848 und 1862 zum Paulus von 1866 geworden? hatte sich der reaktionäre preußische Junker nun auf einmal in einen deutschen Patrioten verwandelt? Dabei übersah man, dass Bismarck sich bei allen Kurswechseln treu blieb. Er dachte vom Staat her, nicht von der Nation, und sah es als das natürliche Recht jedes Staates an, sich zu behaupten und seine Macht, wenn möglich, zu erweitern. Bei ihrem Streit in Nikolsburg hatte er König Wilhelm I. erklärt, Österreichs Rivalitätskampf gegen uns sei nicht strafbarer als der unsrige gegen Österreich. Aus der Perspektive kühlen Machtkalküls war ihm nicht entgangen, dass ein Zusammengehen mit der kleindeutschen Nationalbewegung die Position Preußens ungemein befördern konnte, gerade nach dem Sieg von Königgrätz. Die Schlacht mochte den Führungsanspruch Preußens in Norddeutschland militärisch zwar untermauert haben, allerdings konnte Berlin eine dauerhafte, willige Unterordnung der annektierten und verbliebenen Fürsten und Stadtstaaten nur dann erwarten, wenn der nationale Gedanke die Gegensätze zwischen Siegern und Besiegten überbrückte, wenn der Norddeutsche Bund von seinen Bürgern als Kern eines deutschen Nationalstaats angesehen wurde. Der Zustimmung der kleindeutschen Nationalbewegung aber konnte er sich nur gewiss sein, wenn er ihre innere Kernforderung erfüllte: eine parlamentarische Mitbestimmung des Volkes. Die Indemnitätsvorlage und die Zusicherungen eines norddeutschen Parlaments zielten daher auf Sicherung und Ausbau der durch den Krieg erlangten Machtposition. Bismarcks Politik wurde weder von deutschem Patriotismus noch von ideologischen Prinzipien entscheidend beeinflusst. Grundstruktur und Voraussetzung seiner politischen Leistung waren vielmehr, wie sein Biograf Lothar Gall zu Recht urteilte, die unbedingte Entschlossenheit und Bereitschaft, mit dem Strom der Zeit zu fahren, geleitet von dem Ziel der Selbstbehauptung der Macht der eigenen Person und des eigenen Staates. Wie sein Vorgänger, der Deutsche Bund, war auch der Norddeutsche Bund dem Prinzip nach ein Zusammenschluss souveräner Fürsten und freier Städte. Nur dass diesmal der König von Preußen als dessen erbliches Oberhaupt amtierte. Je mehr man an die früheren Formen anknüpft, bestimmte Bismarck, umso leichter wird sich die Sache machen. In der Form kam er den Empfindlichkeiten der einst souveränen Einzelstaaten gerne entgegen, solange inhaltlich der für ihn wesentliche Punkt gesichert war: die unbedingte Vorherrschaft des preußischen Staates und der preußischen Regierung mit ihm an der Spitze. An einer tatsächlichen Gewaltenteilung mit dem Bundesrat, dem Mitbestimmungsgremium der Länder auf Bundesebene, war er nie interessiert. Stattdessen sorgte er dafür, dass das Amt des preußischen Vorsitzenden des Bundesrats eine eminente Bedeutung erhielt, als eigenständiges Verfassungsorgan, das vom preußischen König ernannt wurde und nur ihm verantwortlich war. Für das Amt war der Titel Bundeskanzler gefunden worden, der an die Kanzler des alten deutschen Kaiserreichs erinnerte. Auch hier diente die frühere Form dazu, die neue Sache zu kaschieren. Dem Bundeskanzler stand neben dem Vorsitz im Bundesrat die Leitung der Staatsgeschäfte zu. Er war praktisch die Bundesregierung in einer Person. Anders als in Preußen gab es im Norddeutschen Bund keine Ministerien und Minister, sondern nur Ämter, wie beispielsweise das Auswärtige Amt, die von Staatssekretären unter Leitung des Bundeskanzlers geführt wurden. Ursprünglich war als Bundeskanzler der frühere preußische Gesandte am Frankfurter Bundestag von Savigny im Gespräch gewesen. Als sich jedoch im Laufe der Verfassungsberatungen die enorme Machtfülle, die mit diesem Amt verbunden war, herausschälte, gab es für Bismarck nur noch einen Kandidaten: ihn selbst. Im Norddeutschen Bund sahen Bismarck und die überwältigende Mehrheit des neuen Reichstags von Anfang an nur einen Torso, eine Etappe auf dem Weg zu einem kleindeutschen Nationalstaat. Dass auch die süddeutschen Staaten ihm beitreten würden, sobald es die Umstände erlaubten, war die allgemeine Erwartung. Deshalb war in Abschnitt 15 der Verfassung auch festgehalten worden, dass ein Eintritt süddeutscher Staaten auf Vorschlag des Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung möglich sei. Die spanische Erbfolgefrage. Schon bald erwies sich die Erwartung, dass die Wirtschaft ein Motor der Einigung sein würde, als Trugschluss. Mit der Bildung des Norddeutschen Bundes war der bis dahin tätige Deutsche Zollverein obsolet geworden. Der Norddeutsche Bund schloss daher mit den vier süddeutschen Staaten Abkommen, mittels deren die bestehende Zollvereinbarung verlängert wurde. Die Zollverträge sahen vor, dass neue Beschlüsse von nun an durch eine gemeinsame parlamentarische Vertretung, das Zollparlament, gefasst werden sollten. Doch Bismarcks Hoffnung, die süddeutschen Staaten auf diese Weise fester an Berlin zu binden, erhielt einen Dämpfer. Die preußischen Annexionen nördlich des Mains hatten die Sympathien für die Einigungspolitik Bismarcks in den süddeutschen Staaten deutlich abkühlen lassen. Bei der Wahl des gemeinsamen Zollparlaments 1868 siegten in Bayern und Württemberg Parteien, die gegen den Anschluss an den Norddeutschen Bund Front machten. Die deutsche Einigungsbewegung lahmte. Nur ein Anstoß von außen konnte die Dinge wieder ins Rollen bringen. Dieser erfolgte schließlich aus einer ganz unerwarteten Richtung. 1868 hatte ein Aufstand in Spanien Königin Isabella vertrieben. Da die Revolutionäre die Monarchie erhalten wollten, suchten sie für den vakanten Thron einen Kandidaten, der nicht mehr der bis dahin regierenden Dynastie der Bourbonen entstammen sollte. Wie so oft in der Geschichte Europas richteten sie dabei ihr Augenmerk auf Deutschland, das aufgrund seiner jahrhundertelangen Kleinstaaterei eine Vielzahl von Herrscherhäusern und damit eine große Auswahl standesgemäßer Kandidaten für den spanischen Thron bot. Die Wahl der Spanier fiel schließlich auf das fürstliche Haus von Hohenzollern, eine katholisch-schwäbische Linie der auch in Preußen regierenden Dynastie. Im Februar 1870 boten sie dem ältesten Sohn des Hauses, Erbprinz Leopold, offiziell die spanische Königskrone an. Doch der Prinz und sein Vater zögerten, da bereits frühere Sondierungsgespräche auf den heftigen Protest des französischen Kaisers gestoßen waren. Zwar waren die preußischen und schwäbischen Hohenzollern mehr als 600 Jahre lang getrennte Wege gegangen, doch nach der Revolution von 1848-49 hatte der amtierende Fürst Karl Anton die Geschicke des kleinen Fürstentums in preußische Hände gelegt und den König von Preußen als Oberhaupt der Familie anerkannt. Napoleon III. Fürchtete daher ein Band dynastischer Loyalität zwischen Madrid und Berlin, wenn Leopold König würde. Im schlimmsten Fall mochte daraus ein Bündnis werden, das Frankreich in die Zange nahm, wie zu Zeiten des Habsburger Kaisers Karl V. Auf jeden Fall aber würde die französische Öffentlichkeit darin einen weiteren Sieg Bismarck sehen und es ihm, dem Kaiser, verübeln, dass er es erneut nicht vermocht hatte, der seit König Retz bedrohlich anwachsenden Macht Berlins wirksam entgegenzutreten. Bismarck, den die Spanier unter der Hand über ihr Vorhaben informierten, war sofort dafür. In geheimen Unterredungen und Briefen bestürmte er die Hohenzollern und König Wilhelm I., die Kandidatur anzunehmen bzw. ihr zuzustimmen. Zunächst vergeblich. Da der König sich dagegen aussprach, sandten Leopold und sein Vater am 20. April 1870 einen Brief nach Spanien, in dem sie das Angebot ablehnten. Es bedurfte der ganzen Überredungskunst des Kanzlers, die Hohenzollern und den widerstrebenden König in den nächsten Monaten umzustimmen. Erst nach vielem Hin und Her wurde am 21. Juni die Annahme der Kandidatur durch Leopold per Telegramm von Berlin nach Madrid mitgeteilt. Über Bismarcks Motive ist viel gerätselt worden. Wollte er Frankreich bewusst zum Krieg provozieren? In der Hoffnung, dass der Kampf gegen einen äußeren Gegner Nord- und Süddeutschland zusammenschweißen und der stagnierenden Einigungsbewegung neuen Schwung verleihen würde? Oder aber wollte er Frankreich mit einem Hohenzollern auf dem spanischen Thron in Schach halten? Eine pro-deutsche Regierung in Spanien, so hatte er Wilhelm I. geschrieben, würde Frankreich zwingen, seine Grenze zu Spanien abzusichern. Und in Paris würde man sich dann noch genauer überlegen, sich auf einen Krieg mit Deutschland einzulassen. Wahrscheinlich trifft es seine Haltung am ehesten, dass er einen bewaffneten Konflikt mit Frankreich in Kauf nahm, ohne andere Lösungen auszuschließen. Immer wieder in seiner langen Laufbahn sprach Bismarck sich dagegen aus, einen Krieg mit all seinen unwägbaren Risiken vom Zaun zu brechen, solange andere Optionen offen schienen. Andererseits wusste er, dass der größte Widerstand gegen die Vereinigung der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund aus Paris kommen würde. Es lag für ihn daher nahe, jede Gelegenheit zu nutzen, um Frankreichs militärische Position zu schwächen. Vor allem, wenn dies heimlich und indirekt geschehen konnte. Offiziell, darauf legte er größten Wert, durfte Berlin nichts mit der Thronkandidatur zu tun haben. Die ganze Sache ist nur möglich, wenn sie fürstlich Hohenzollersche bleibt. Nur preußische darf sie nicht werden, notierte er an den Rand eines Telegramms. Er setzte darauf, dass Leopold Tatsachen schaffen würde, bevor die Franzosen davon Wind bekamen. Saß dieser erst einmal auf dem Thron, lag der Ball bei Napoleon III. Und den Spaniern, während er, Bismarck, seine Hände in Unschuld waschen konnte. Sollte dies wirklich sein Plan gewesen sein, so schlug er völlig fehl. Aufgrund einer Panne sickerte die Nachricht von Leopolds Annahme Anfang Juli nach Paris durch, bevor das spanische Parlament den Hohenzollernprinzen zum König ausrufen konnte. Alarmiert eilte der französische Außenminister Antoine de Gramont am 3. Juli 1870 zu Napoleon III., der sich gerade in seiner Residenz im Pariser Vorort Saint-Cloud aufhielt. Die Ernennung Gramonts im Mai 1870 war allgemein als Zeichen für eine härtere Gangart gegenüber Berlin gewertet worden. Als französischer Gesandter in Wien hatte er die österreichische Niederlage von 1866 hautnah miterlebt und sie als Debakel für Frankreich empfunden. Seitdem warb er für ein Bündnis von Wien und Paris, das Bismarck bremsen und ihm, Gramont, zu Ruhm verhelfen sollte. »Ich werde der französische Bismarck sein«, schrieb er einem Freund kurz vor seiner Ernennung zum Außenminister. In Saint-Cloud traf Gramont einen Kaiser an, der nicht nur von Krankheit gezeichnet, sondern auch politisch schwer angeschlagen war. Außenpolitische Rückschläge und eine wirtschaftliche Rezession hatten die Popularität des Kaisers unterspült und zu spektakulären Wahlerfolgen monarchiekritischer Parteien geführt. Im Januar 1870 hatte Napoleon III. Den Führer der Opposition, Émile Ollivier, zum Ministerpräsidenten ernennen müssen und eine neue, liberalere Verfassung verkündet. Doch er und seine Umgebung taten sich schwer, die Macht zu teilen und liebäugelten mit einer Rückkehr zum alten Regime. Bei ihrer Unterredung in Saint-Cloud spielte Gramont vermutlich diese Karte aus. Eine weitere außenpolitische Niederlage, so dürfte er dem Kaiser erläutert haben, könnte dessen Herrschaft beenden, ein neuer Sieg ihr dagegen frischen Schwung verleihen. Vielleicht ließ sich Napoleon III. Auch durch die Überlegung überzeugen, dass dies eine Chance sei, Berlin in die Schranken zu weisen, ohne die deutsche Nationalbewegung zu provozieren. Kein Süddeutscher würde gegen Frankreich ziehen, um einen Hohenzollern auf den spanischen Thron zu heben. Schließlich gab ihm Napoleon III. Grünes Licht für eine außenpolitische Offensive. Noch am Abend des 3. Juli sandte Gramont Telegramme nach Berlin und Madrid, in denen er gegen die Kandidatur Leopolds heftig protestierte. Am 6. Juli 1870 trat er vor die französische Nationalversammlung und machte in einer aufsehenerregenden Rede deutlich, dass für ihn Berlin hinter der Kandidatur Leopolds stehe und die französische Regierung diese um jeden Preis verhindern werde. Gramonts Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Bedrängt von König Wilhelm I., der eine schnelle Beilegung der Krise wünschte, gab Fürst Karl Anton von Hohenzollern am 12. Juli den Verzicht seines Sohnes auf den spanischen Thron bekannt. Doch Gramont gab sich damit nicht zufrieden. Da er die Kandidatur als Intrige Berlins angeprangert hatte, würde er in den Augen der aufgeheizten Öffentlichkeit nur dann einen Sieg verbuchen können, wenn der Name des preußischen Königs mit dem Verzicht verbunden war. Nach Absprache mit Napoleon III. Wies er den französischen Gesandten in Berlin, Graf Benedetti, an, den zur Kur in Bad Ems weilenden preußischen König aufzusuchen und ihm das offizielle Versprechen abzunehmen, nie wieder einer Kandidatur Leopolds zuzustimmen. Ein Telegramm als Kriegsauslöser. Die Emser Depesche, der von Bismarck redigierte Text. Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich-französischen Regierung von der königlich-spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an seine Majestät noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegrafiere, dass seine Majestät, der König, sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Am folgenden Tag, dem 13. Juli 1870, stellte sich Benedetti kurz nach 8 Uhr morgens dem König bei seinem Morgenspaziergang auf der Emser Brunnenpromenade in den Weg. Heute markiert ein Gedenkstein die Stelle ihres Zusammentreffens, das zu einem Wendepunkt der deutschen Geschichte wurde. Über das, was gesprochen wurde, informierte der König Bismarck kurz darauf per Telegramm. Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu erlangen, dass ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkämen. Ich wies ihn zuletzt etwas ernst zurück, da man à tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürfe, noch könne. Freundlich aber bestimmt lehnte Wilhelm I. es ab, noch einmal mit Benedetti zu sprechen. Bei ihrem Treffen hatte er jedoch angekündigt, in Bälde einen Brief des Fürsten von Hohenzollern zu erhalten. Als er das Schreiben tatsächlich kurz darauf in Händen hielt, schickte der König einen Adjutanten zu Benedetti und ließ ihm ausrichten, dass er vom Fürsten von Hohenzollern nur eine Bestätigung des Verzichts Leopolds erhalten habe, was Benedetti schon wisse, und er daher dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe. Im Schlussteil des Telegramms, in dem der König die Ereignisse von Bad Ems zusammenfasste, stellte er Bismarck anheim, die neue französische Forderung und ihre Zurückweisung öffentlich zu machen. Als das Telegramm des Königs am Abend des 13. Juli in Berlin eintraf, saß Bismarck gerade beim Abendessen mit dem preußischen Kriegsminister Albrecht Graf von Roon und dem Chef des Generalstabs Helmut Graf von Moltke. Er habe seinen Gästen das Telegramm vorgelesen, schilderte Bismarck später die berühmte Szene, deren Niedergeschlagenheit so tief wurde, dass sie Speise und Trank verschmähten. Beide empfanden die französische Forderung an den König als tiefe Demütigung ihres preußischen Ehrgefühls. Im Unterschied zu ihnen erkannte Bismarck sofort die Gelegenheit, den Spieß umzudrehen. Ausgangspunkt war für ihn die Erlaubnis des Königs, das Telegramm zu veröffentlichen. In Gegenwart seiner beiden Tischgäste strich Bismarck dessen Inhalt auf zwei Sätze zusammen, die als die berühmte Emser Depesche noch am Abend an die Presse gingen. Er fälschte das Telegramm nicht, wie später behauptet wurde, aber er nahm der Zurückweisung Benedettis durch den König jede Verbindlichkeit, ließ sie schroff und endgültig klingen. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. In der Tat waren die Formulierungen »nichts weiter mitzuteilen« beziehungsweise nichts weiter zu sagen, auch im Urtext enthalten gewesen. Dort aber hatten sie sich ausdrücklich darauf bezogen, dass der König keine neuen Informationen für Benedetti hatte, die über das diesem bereits Bekannte hinausgingen. In ihrer verkürzten, zugespitzten Form und der prompten Veröffentlichung war die Emser Depesche eine bewusste Provokation. Sie würde, erklärte Bismarck seinen durch diese Wende förmlich elektrisierten Tischgästen, den Eindruck des roten Tuchs auf den gallischen Stier machen. Nach den Ehrbegriffen der Zeit konnte sie vom französischen Kaiser, wollte er sein Gesicht nicht verlieren, nur mit einem beantwortet werden: Krieg. Bismarcks Kalkül ist nachvollziehbar. Indem die französische Regierung den preußischen König mit Forderungen bedrängte, als die Kandidatur Leopolds schon vom Tisch war, hatte sie den Bogen überspannt. Wenn sie jetzt nach Ablehnung ihrer Forderung den Krieg erklärte, würde sie in den Augen der deutschen und europäischen Öffentlichkeit als Angreifer dastehen. Beherzt und skrupellos nahm Bismarck die Chance wahr, die stagnierende Einigungsbewegung wieder in Schwung zu bringen und zugleich ihren größten Gegner, Frankreich, auszuschalten. Andererseits war es nicht so, dass er eine arglose französische Regierung in den Krieg trieb. Grammont und Napoleon III. Nahmen dieses Risiko bewusst in Kauf, als sie Berlin wegen der Kandidatur Leopolds öffentlich angriffen. Sie hofften, das kaiserliche Regime durch einen diplomatischen oder militärischen Sieg zu stabilisieren und, im besten Fall, die österreichische Schmach von König Retz tilgen zu können. Bereits am 14. Juli 1870 beschloss die französische Regierung die Mobilmachung. Am 19. Juli übergab sie in Berlin ihre Kriegserklärung. Der Deutsch-Französische Krieg. Der Beginn des Krieges ließ in Paris viele Illusionen platzen. Anders als erhofft, blieben die süddeutschen Staaten nicht neutral. Durch die französische Kriegserklärung war der Bündnisfall gegeben, den ihre vertraglich festgelegten Schutz- und Trutzbündnisse mit dem Norddeutschen Bund vorsahen. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit stand seit der Emser-Depesche ohnehin hinter Berlin und dem vermeintlich schwer gekränkten preußischen Monarchen. Seite an Seite mit der preußischen Armee marschierten bayerische, badische und württembergische Soldaten in Richtung französische Grenze. Auch die vage französische Hoffnung, sich mit Wien zur Revanche von König Retz zu verbünden, verflüchtigte sich rasch. Einen neuen deutschen Bruderkrieg wollte die österreichische Öffentlichkeit nicht. Und auch die nach der Niederlage von König Retz an die Stelle der zweiten Reichsnation gerückten Ungarn lehnten eine Revision von 1866 ab. Briten und Russen waren ebenfalls zu keiner Intervention bereit und hegten Sympathien eher für die deutsche Seite. Im Fall eines deutschen Sieges erwarteten sie einen Anschluss der süddeutschen Staaten an den Norddeutschen Bund, der vielen ohnehin nur als Provisorium erschien. Dagegen war man nicht sicher, ob ein französischer Sieg nicht zu einem Wiederaufleben der alten Hegemonialpläne Napoleons I. führen würde. Solche Bedenken machten bald anderen Platz, als die französische Armee sich im August 1870 als unerwartet schwach erwies. Nach Niederlagen an der Grenze zogen sich 5 französische Korps in die Festungsstadt Metz zurück, wo sie von den Deutschen eingeschlossen wurden. Die Hauptmacht unter Befehl Napoleons III. Sammelte sich bei Châlons. Von dort marschierte sie Richtung Metz, um die Belagerten zu befreien und sich mit ihnen zu vereinigen. Am 31. August erreichten Napoleons Truppen die Gegend um die Festungsstadt Sedan, wo die Generäle den erschöpften Soldaten eine Ruhepause gönnten. Ein Fehler, den Moltke, der den Oberbefehl über die Koalitionsarmee führte, sofort ausnutzte. In Eilmärschen führte Moltke 2 Armeen von Osten und Süden an den Feind heran. Am Abend des 31. August hatten sie die französische Streitmacht fast umzingelt. »Sie sitzen in der Mausefalle«, jubelte Moltke. Einer seiner Gegner, der französische General Ducrot, formulierte es noch drastischer: »Wir hocken in einem Nachttopf und morgen wird uns auf den Kopf geschissen.« Diesmal war es nicht die Infanterie mit ihren Zündnadelgewehren, die die Schlacht entschied, sondern die Artillerie. Moltke ließ die Batterien der einzelnen Korps zusammenfassen und die Stellungen der französischen Infanteriesoldaten, die in ihrer Erschöpfung unterlassen hatten, provisorische Feldbefestigungen zu errichten, unter massives Feuer nehmen. Ungeschützt waren die Franzosen den feindlichen Granaten und Schrapnellen ausgesetzt. Im Rhythmus von 3 Salven pro Minute zerbröckelte die Moral der französischen Armee. Zunächst Kompanien, dann Bataillone und zuletzt selbst Regimenter lösten sich in formlose Horden auf, die nicht mehr wollten als überleben. Am Nachmittag des 1. September 1870 gab Napoleon III. Auf und ließ auf einem Tor der Festung Sedan eine weiße Flagge hissen. An der Spitze von mehr als 100.000 Soldaten begab er sich am nächsten Morgen in deutsche Gefangenschaft. Als die Kapitulation des Kaisers in Berlin gemeldet wurde, war der Jubel riesengroß. Der Tag des Sieges von Sedan wurde im Deutschen Kaiserreich später als nationaler Feiertag begangen. In Paris brach auf die Nachricht von der Niederlage und Gefangennahme Napoleons III. Ein Aufstand los, der die Monarchie stürzte. Die neu gebildete republikanische Regierung der nationalen Verteidigung signalisierte sofort Friedensbereitschaft und distanzierte sich vom napoleonischen Krieg. Wie einst Österreich nach Königgrätz, mochte auch sie freilich einen schnellen Frieden nur dann schließen, wenn Frankreich nicht einen Zentimeter seines Bodens oder einen Stein seiner Festungen aufgeben müsse. Im Gegensatz zu 1866 lehnte Bismarck dies entschieden ab und schloss sich der Forderung der Militärs und der deutschen Nationalbewegung nach einer Annexion der einst zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörenden Gebiete Elsass und Lothringen an. Für ihn stand fest, dass sich Frankreich nicht mit einem starken deutschen Nationalstaat an seiner Grenze abfinden würde, sondern früher oder später auf seine alte Mitteleuropa-Politik des Teile und Herrsche zurückkommen werde. Die einzige richtige Politik ist, unter solchen Umständen, hatte er bereits 10 Tage vor Sedan geschrieben, einen Feind, den man nicht zum Freund gewinnen kann, wenigstens etwas unschädlicher zu machen und uns mehr gegen ihn zu sichern. Wozu nicht die Schleifung seiner uns bedrohenden Festungen, sondern nur die Abtretung einiger derselben genügt. Indem er auf dieser Forderung beharrte und den Krieg fortdauern ließ, setzte er den Deutschen in Nord und Süd zugleich eine verlockende Siegprämie in Aussicht und verschaffte sich Zeit, um die trotz des gemeinsamen Kampfes bestehenden Widerstände gegen einen Beitritt der süddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund zu überwinden. Aus heutiger Sicht hatte er damit wahrscheinlich eine große Chance vertan. Denn je länger der Krieg andauerte, desto mehr wandelte er sich von einem Krieg der Kabinette zu einem Krieg der Völker. Auf Jahrzehnte riss er tiefe Gräben zwischen Franzosen und Deutschen und wurde zu einer der wichtigsten Ursachen für den Ersten Weltkrieg. Ende September 1870 schlossen die Deutschen Paris ein. Ab Dezember lag die Stadt unter dem Dauerbeschuss deutscher Kanonen. Französische Versuche, die Belagerung aufzubrechen, wurden zurückgeschlagen. Dennoch hielt die provisorische Regierung den Widerstand aufrecht. Allmählich bahnte sich in der vom Nachschub abgeschnittenen Hauptstadt eine humanitäre Katastrophe an. Weniger die deutsche Beschießung, die sich auf militärische Anlagen konzentrierte, als Hunger, Kälte und Krankheiten forderten hohe Opfer unter der Zivilbevölkerung. Mitte Januar 1871 starben in Paris jede Woche 5.000 Menschen an den Folgen der Belagerung. Die Reichsgründung in Versailles. Währenddessen war das deutsche Hauptquartier Anfang Oktober 1870 nach Versailles verlegt worden, der einstigen Residenz der französischen Könige. Mit seinem engsten Stab richtete sich Bismarck im Palais einer Madame Jessé ein, der Witwe eines reichen Tuchfabrikanten, die später behauptete, die Deutschen hätten ihr Silberzeug und ihre Tischwäsche mitgenommen. Von hier aus zog er die Fäden, um die mit wachsendem Unbehagen nach Paris schauenden Großmächte von einer Intervention abzuhalten und zugleich den Anschluss der süddeutschen Staaten an den Norddeutschen Bund vorzubereiten. Während Baden und Hessen-Darmstadt sich kurz nach Sedan bereit erklärten, sich dem Bund ohne weiteres einzufügen, waren Württemberg und vor allem Bayern zögerlicher. Erst nach erheblichen Zugeständnissen und unter dem Druck der öffentlichen Stimmung in ihren Ländern fanden sich die Regierungen in Stuttgart und München zu einem Beitritt bereit. Ende November 1870 waren die Verträge unter Dach und Fach. Was zu tun blieb, war ein möglichst symbolträchtiger Gründungsakt des neuen kleindeutschen Nationalstaats, der in Beschwörung alter Zeiten den Namen Deutsches Reich tragen sollte. Hier versetzte Bismarck auf den bayerischen König Ludwig II. Den Widerwillen des exzentrischen Monarchen gegen die Einigung überwand er durch eine heimliche Finanzspritze in dessen Privatschatulle, in der, aufgrund der Errichtung exotischer Märchenschlösser, chronische Ebbe herrschte. Dafür war Ludwig II. Bereit, einen von Bismarck entworfenen Brief zu schreiben, in dem er, im Namen der deutschen Fürsten, dem preußischen König Wilhelm I. die Würde eines deutschen Kaisers anbot. Die Ausrufung des Kaisers sollte der symbolische Gründungsakt des kleindeutschen Nationalstaats sein. Mit Bedacht wurde als Datum der 18. Januar 1871 festgelegt. 170 Jahre zuvor, am 18. Januar 1701, hatte sich Kurfürst Friedrich von Brandenburg zum König in Preußen gekrönt. Nun sollte einer seiner Nachfolger Kaiser werden. Wie einst in Nikolsburg stieß Bismarck jetzt, da seine Pläne aufzugehen schienen, auf den Widerstand seines Monarchen. Die Aussicht auf die Kaiserwürde reizte den König nicht. Wilhelm I. sah ein großes Unglück darin, in seinem 74. Lebensjahr die glänzende preußische Krone mit dieser Schmutzkrone vertauschen zu müssen. Wenn schon, dann wollte er nicht deutscher Kaiser, sondern Kaiser von Deutschland heißen, erklärte er Bismarck am Tag vor der Proklamation, woraufhin dieser entschiedenen Widerspruch einlegte. Der Titel Kaiser von Deutschland beinhalte einen landesherrschaftlichen Anspruch auf die nichtpreußischen Gebiete, den die deutschen Fürsten ablehnten. Im Übrigen sei der Titel deutscher Kaiser bereits durch Beschluss des Reichstags des Norddeutschen Bundes in die geänderte Verfassung für das künftige, um die süddeutschen Staaten vergrößerte Deutsche Reich aufgenommen worden. Seine Argumentation vermochte den Monarchen nicht umzustimmen. Er bestand darauf, zum Kaiser von Deutschland proklamiert zu werden. Am Morgen des nächsten Tages, die Zeremonie war für 12 Uhr im Versailler Schloss anberaumt worden, eilte Bismarck zu Großherzog Friedrich von Baden, der als Ranghöchster unter den anwesenden Fürsten das Hoch auf den Kaiser anstimmen würde. Er schilderte ihm seine Bedenken, Wilhelm I. als Kaiser von Deutschland zu huldigen. Danach begab er sich ins Versailler Schloss. Dort war im berühmten Spiegelsaal der französischen Könige alles für den feierlichen Akt gerichtet. Längs der Fensterseite standen rund 150 Soldaten, die für ihre Tapferkeit das Eiserne Kreuz erhalten hatten. An der Spiegelseite, ihnen gegenüber, hatten sich Offiziere aus allen deutschen Landen aufgestellt, deren Regimenter in Frankreich kämpften. Unter den Versammelten, insgesamt mehreren hundert, war auch eine kleine Abordnung des Reichstags, deren Zivilkleidung sich unter den vielen Uniformen fast verlor. Ein scharfer Kontrast zur tatsächlichen Bedeutung ihrer Anwesenheit. Auch wenn das Deutsche Kaiserreich nach Bismarcks Willen bewusst als Bund der Fürsten gegründet wurde, so war die Reichsgründung doch nicht von oben diktiert, sondern von der Zustimmung der breiten Mehrheit des deutschen Volkes getragen und nur durch sie ermöglicht. Nach einem kurzen Gottesdienst versammelten sich die anwesenden Fürsten auf einem Podest an der Schmalseite des Spiegelsaals, dessen Hintergrund Regimentsfahnen einnahmen. Während Bismarck die Proklamation verlas, wuchs in ihm die Spannung, wie der Großherzog von Baden dem neuen Kaiser huldigen würde, als deutschem Kaiser oder als Kaiser von Deutschland. Mit dem Ruf »Es lebe seine Majestät, der Kaiser Wilhelm«, wand sich der Großherzog geschickt aus der Bredouille. Unter den Hochrufen der Versammelten ging der leidige Titelstreit für immer unter. Wie oft zuvor und danach gab Wilhelm I. Bismarck am Ende nach und akzeptierte den Titel deutscher Kaiser. Dennoch nahm der frisch gekürte Kaiser die Sache so übel, dass er, wie Bismarck sich erinnerte, beim Herabtreten von dem erhöhten Stande der Fürsten mich, der ich allein auf dem freien Platze davor stand, ignorierte, an mir vorüberging, um den hinter mir stehenden Generalen die Hand zu bieten. Der Groll des Kaisers währte allerdings nicht lange. 2 Monate später, am 21. März 1871, erhob er Bismarck in den erblichen Fürstenstand. Die Stunde der deutschen Einigung war für Frankreich die Stunde der bitteren Niederlage. Wenige Tage nach der Reichsgründung signalisierte die provisorische Regierung im hungernden Paris Friedensbereitschaft. Am 28. Januar wurde ein Waffenstillstand, am 26. Februar ein Vorfriede vereinbart. Bevor die deutschen Truppen sich von Paris zurückzogen, marschierten sie durch den Triumphbogen, wie einst Napoleon I. durch das Brandenburger Tor Berlins gezogen war. Der endgültige Friede wurde am 10. Mai 1871 in Frankfurt am Main geschlossen. Frankreich musste das Elsass und einen Teil Lothringens mit der Festung Metz abtreten, dazu eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Goldfranken zahlen. Eine schwere Hypothek für die künftigen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten. Das Deutsche Kaiserreich. In Berlin wurde den siegreich heimkehrenden Truppen ein triumphaler Empfang bereitet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte lebten die Deutschen vereint in einem Nationalstaat mit einer gemeinsamen Hauptstadt, Berlin. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen, jubelte der Historiker Heinrich von Siebel im Brief an einen Freund. Und wie wird man nachher leben? Was 20 Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt. Der Reichsgründung folgte eine kurze Zeitspanne des Überschwangs, die Gründerjahre. Die Wirtschaft des neuen Deutschen Reiches boomte, getragen von einer allgemeinen Aufbruchstimmung und der französischen Kriegsentschädigung. Mit dem Geld aus Paris wurde auch die bis dahin größte Währungsreform der deutschen Geschichte finanziert, die Einführung der Mark im Jahr 1873. Wirtschaftlich gesehen war das Deutsche Reich ein junger, moderner, dynamischer Staat. Und dies traf auch auf seine Bevölkerung zu. Zwischen 1871 und 1914 wuchs sie von rund 41 Millionen auf 67 Millionen. Das heißt, im Schnitt kamen jährlich 600.000 Menschen dazu. 2/3 der Deutschen waren 30 Jahre und jünger. 1871 stand Bismarck im Zenit seiner Macht. Als Ministerpräsident der schwächsten europäischen Großmacht Preußen hatte er 1862 sein Amt angetreten. Jetzt war er Reichskanzler des neuen Deutschen Reiches, das Österreich und Frankreich überholt und als stärkste Macht Mitteleuropas zu den beiden europäischen Flügelmächten England und Russland aufgeschlossen hatte. Auch privat hatte ihm der Erfolg genutzt. Aus dem wohlhabenden Baron von einst war ein reicher Fürst geworden. Nach alter Tradition belohnte das dankbare Vaterland den Sieger mit einer großzügigen Dotation. Schon 1866, nach dem Sieg über Österreich, war ihm eine hohe Geldsumme überwiesen worden, für die er sich den Herrschaftssitz Varzin in Hinterpommern gekauft hatte. Jetzt schenkte ihm der Kaiser zum Fürstentitel 4000 Hektar Land, den Sachsenwald bei Hamburg. Es war ein Besitz wie gemacht für Bismarck. Anders als das abgelegene Varzin wohin Post und Besuch nur mühselig gelangten, hatte er hier, mitten im Wald, das schnellste Verkehrsmittel seiner Zeit direkt vor der Haustür. Durch den Sachsenwald verlief die Bahnlinie Hamburg-Berlin, deren Züge ihn binnen weniger Stunden in die Hauptstadt bringen konnten. Nur eines fehlte dem neuen Besitz: ein Schloss. Als Wohnsitz kaufte der Kanzler daher das Ausflugshotel Frascati, unmittelbar neben dem Bahnhof Friedrichsruh. Trotz mancher Umbauten konnte das neue Schloss Friedrichsruh seine Herkunft nie abstreifen. An manchen Türen des Obergeschosses, berichteten Gäste, waren sogar noch die Zimmernummern zu sehen. Monatelang erledigte Bismarck die Amtsgeschäfte von hier, fern der Hauptstadt. Dort nannte man ihn bald spöttisch den Reichswahrkanzler. Der Kampf gegen die katholische Kirche. Doch das Bild des knorrigen Alten vom Sachsenwald, das später populär wurde, trügt. Mit der gleichen Rücksichtslosigkeit, mit der er die äußeren Gegner der Einheit bekämpft hatte, ging er nun gegen alle vor, durch die er die von ihm geschaffene Ordnung des neuen Reiches und seine persönliche Macht gefährdet sah. Unter der Maxime »Nach Canossa gehen wir nicht« entfesselte der Kanzler antikatholische Ressentiments in der protestantischen Mehrheit des Reiches. Das eigentliche Ziel seines Kulturkampfs war für ihn nicht die katholische Kirche, sondern die neue katholische Partei im Reich, das Zentrum, die bei der ersten gesamtdeutschen Wahl 1871 auf Anhieb die zweitstärkste Fraktion im Reichstag stellte. Ihre Abgeordneten repräsentierten die katholische Bevölkerung des Rheinlands, des Südens und der polnischen Minderheit im Osten. Bismarck sah im Zentrum das Sammelbecken für die Gegner des neuen Reiches und seines protestantischen Kaisers, den inneren Reichsfeind. Da kirchliche Angelegenheiten jedoch weitgehend in die Kompetenz der Länder fielen, blieb der Kulturkampf im Wesentlichen auf Preußen beschränkt. Im Dezember 1871 wurde in Preußen der sogenannte Kanzelparagraf eingeführt, der Geistlichen politische Kommentare untersagte. Schritt für Schritt wurden der Kirche die geistliche Aufsicht über die Schule entzogen, die Zivilehe eingeführt und fast alle geistlichen Orden verboten. Etwaigen Widerstand ahndete die preußische Regierung mit rigorosen Maßnahmen. 1876 waren sämtliche Bischöfe in Preußen entweder verhaftet oder ausgewiesen, ein Drittel der Pfarrstellen unbesetzt. Doch politisch war der Kulturkampf kein Erfolg. Als das Zentrum nach der Reichstagswahl von 1874 die stärkste Fraktion stellte, lenkte Bismarck ein. Nach dem Tod von Papst Pius dem IX. 1878 legte er den Kulturkampf mit dessen Nachfolger bei. Der Kanzler brauchte die Stimmen des Zentrums, um einen für ihn noch gefährlicheren inneren Reichsfeind zu bekämpfen. Sozialistengesetz und Wohlfahrtsstaat. Wer eine Pension hat für sein Alter, der ist viel zufriedener und viel leichter zu behandeln, wie wer darauf keine Aussicht hat. Bismarck zu Moritz Busch, 1880. In den Mietskasernen der Städte wuchs, im Gleichschritt mit der Industrie, eine neue selbstbewusste Schicht heran, die Arbeiterschaft. Um 1880 zählte man im Deutschen Reich rund 5 Millionen Arbeiter in Gewerbe, Handel und Verkehr. Anderthalb Jahrzehnte später waren es schon über 7 Millionen. Ihr Wohnraum war so knapp bemessen wie die Freizeit. In den Fabriken war eine Arbeitszeit von 72 Stunden pro Woche die Regel. 12 Stunden pro Tag, auch samstags, wurde vollgearbeitet. Und die wirtschaftliche Krise seit 1873 ließ die Realeinkommen sinken. Hier rekrutierte eine neue politische Kraft ihre Stammwähler, die Sozialdemokratie. Inspiriert von der Philosophie Karl Marx und Friedrich Engels, vertraten ihre Führer nicht nur die sozialen Interessen der Arbeiterschaft, sondern sie propagierten auch einen revolutionären Gesellschaftsentwurf. Monarchie und Adel waren für sie Relikte einer vergangenen Zeit. Die politische Zukunft gehörte der Arbeiterschaft als der fortschrittlichsten Klasse. Bismarck verdammte ihre Thesen als Hochverrat, obwohl die tatsächliche Politik der Sozialdemokraten sozialreformerisch und nicht sozialrevolutionär war. Für den Kanzler waren sie schlicht Demagogen, Mörder und Mordbrenner, die die besitzlosen Massen zum Umsturz der bestehenden Ordnung aufhetzten. 1878 verabschiedete der Reichstag auf sein Betreiben das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Ein Ausnahmegesetz, das bis 1890 regelmäßig erneuert wurde. Alle Versammlungen, Gewerkschaften, Vereine, Zeitungen und sonstige Druckschriften, die sozialdemokratisches Gedankengut verbreiteten, wurden verboten. Durchsuchungen waren an der Tagesordnung. Besonders verhasst und umstritten war der Ausweisungsparagraph des Gesetzes, demzufolge verdächtige Personen aus Städten und Gebieten, über die der kleine Belagerungszustand verhängt wurde, entfernt werden konnten. Tausende sozialdemokratische Funktionäre wurden durch ihn aus ihren Heimatstädten ausgewiesen und von ihren Familien getrennt. Manche hielten den staatlichen Repressionen nicht stand und verließen ihre Heimat. Neben der Peitsche bot Bismarck das Zuckerbrot. 1883 führte der Kanzler im Deutschen Reich die Krankenversicherung ein, 1884 die Unfallversicherung und 1889 die Rentenversicherung. Meilensteine auf dem Weg zum modernen Sozialstaat. Doch sein Ziel, die Arbeiter von der Sozialdemokratie zu trennen und an den Staat zu binden, verfehlte er. Trotz des Sozialistengesetzes durften Sozialdemokraten wählen und gewählt werden. Bei der Reichstagswahl 1881 erhielten sie 6% der Stimmen. 1890 wurden sie mit 20% stärkste Fraktion im Reichstag. Für eine Verlängerung des unpopulären Sozialistengesetzes fand Bismarck jetzt keine Mehrheit mehr. Aus heutiger Sicht ist die Gesamtbilanz von Bismarcks Innenpolitik gemischt. Auf der einen Seite steht die Einführung einer modernen Volksvertretung und des Sozialstaats. Der konservative Bismarck war hier ein Revolutionär, der dem modernen Staat zum Durchbruch verhalf und damit die Zustimmung breiter Kreise zur Reichsgründung sicherte. Auf der anderen Seite wollte er die Macht der Krone und damit seine eigene um jeden Preis erhalten. Hierfür verfolgte er politische Gegner und riss Gräben in die noch junge Nation. Der Kanzler einte und trennte die Deutschen. Nur in der Außenpolitik blieb er unangefochten der Meister. Im Spiel der europäischen Großmächte demonstrierte Bismarck nach der Reichsgründung kluge Bescheidenheit. Das Deutsche Reich sei ein saturierter Staat und habe keine Gebietsansprüche mehr. Höhepunkt seiner Außenpolitik war der Berliner Kongress im Sommer 1878. Bismarck vermittelte einen Interessenausgleich der Großmächte auf dem Balkan und verhinderte damit einen europäischen Großkrieg. Sein Bild in der europäischen Öffentlichkeit erlebte dadurch eine radikale Wandlung. Der Mann, der Europa durch drei Kriege erschüttert hatte, galt jetzt als Garant des Friedens und der Stabilität. Der Sturz. Seine ganze Macht aber hing am Herzschlag eines Mannes, Wilhelm I. Nur der Kaiser konnte laut Verfassung den Kanzler ernennen und stürzen. Der Tod des alten Monarchen am 9. März 1888 unterspülte das Fundament von Bismarcks Macht. Sein Sohn, Kronprinz Friedrich Wilhelm, war beim Thronwechsel bereits todkrank und regierte als Kaiser Friedrich III. Nur 99 Tage. Im Juni 1888 bestieg sein ältester Sohn, der 29-jährige Prinz Wilhelm, als Wilhelm II. Den deutschen Kaiserthron. Wie bei der Kaiserproklamation in Versailles war es wieder der Maler Anton von Werner, der den historischen Moment festhielt. Noch einmal steht Bismarck in weißer Uniform im Mittelpunkt. Doch er ist allein, isoliert. Ein symbolisches Bild. Der Kanzler hatte die Mehrheit des Reichstags gegen sich und der junge Kaiser wollte sein eigener Herr sein. Über das Scheitern des Sozialistengesetzes kam es zum endgültigen Bruch zwischen beiden. Im März 1890 entließ Wilhelm II. Bismarck aus dem Amt. »Der Lotse geht von Bord«, titelte das englische Satiremagazin Punch. Gleichwohl hielt sich bei Bismarcks Abschied die Wehmut der Deutschen in Grenzen. Viele begrüßten seinen Abgang, hofften auf eine neue Zeit. Der Schriftsteller Theodor Fontane schrieb: »Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind, und viele, viele Fragen werden jetzt besser, ehrlicher, klarer behandelt. Er war eigentlich nur noch ein Gewohnheitsregent. Seine Größe lag hinter ihm.« Für viele Zeitgenossen war der Kanzler am Ende ein Symbol für Bewahrung und Stillstand. Die Zeichen der Zeit aber standen auf Aufbruch, nach innen und in der Weltpolitik. Nach dem Abschied wurde Bismarck, was er in seiner Amtszeit trotz aller Bewunderung nie gewesen war, populär. Bis 1914 wurden dem 1898 verstorbenen Reichsgründer an die 500 Denkmale errichtet. Heute sind es nahezu 1000. Kein anderer deutscher Staatsmann wurde mehr geehrt. 6 Monate will ich den Alten verschnaufen lassen, dann regiere ich selbst. Wilhelm II. Über Bismarck, 1888. Wilhelm und die Welt. Er war wie ein Relikt aus alter Zeit in einer völlig neuen und gab doch einer ganzen Epoche seinen Namen. Wilhelm II. Wie ihr Monarch schwankten auch die Deutschen jener Zeit zwischen Tradition und Moderne. Eine wache, politisierte Gesellschaft mit einem ungesunden Hang zu Obrigkeitsgläubigkeit und Militarismus. Beide, der Kaiser und sein Volk, träumten von einem Platz an der Sonne und stürzten in einen Krieg, der so grausam war wie keiner zuvor. Als er verloren war, kehrten die Deutschen ihrem Kaiser den Rücken. Und der Weg war frei für die erste demokratische Staatsform auf deutschem Boden. Ausgerechnet die kaiserliche Marine gab den Anstoß zur Revolution. Kapitän zur See Karl Weniger traute seinen Augen nicht. Als die Sonne am 5. November 1918 über dem Kieler Hafen aufging, wehte auf den Schiffen seiner Majestät nicht die Kriegsflagge, sondern die rote Fahne, das Symbol des Umsturzes. Auf keinen Fall wollte der Kommandant, der im Dock liegenden König, sich dem Aufruhr beugen. »Setz die kaiserliche Fahne«, befahl er und stellte zu ihrer Verteidigung einige Offiziere an den Mast. Unter empörtem Gemurre einer Menge wütender und bewaffneter Matrosen an Land. Auf einmal fielen Schüsse. 2 der Offiziere sanken tödlich getroffen zu Boden. Kapitän Weniger hob sein Gewehr und konnte noch einen Matrosen töten, der die Reichskriegsflagge niederzuholen versuchte. Doch kurz darauf streckte auch ihn ein Schuss nieder. Nun wurde auch auf der König, begleitet von einem lauten Hurra der Matrosen, die rote Fahne gehisst. Kapitän Weniger sollte der einzige Kommandant der gesamten kaiserlichen Hochseeflotte bleiben, der in diesen Tagen bereit war, sein Leben für Kaiser- und Flaggenehre einzusetzen. Die anderen ergaben sich kampflos den Aufständischen. Begonnen hatte die Meuterei am 29. Oktober 1918 in Wilhelmshaven, 13 Tage vor dem Waffenstillstand, der den Ersten Weltkrieg beendete. An diesem Tag erhielt die deutsche Hochseeflotte den Befehl, zur letzten Seeschlacht gegen England auszulaufen. Schnell verbreitete sich unter den Mannschaften das Gerücht, die Offiziere planten einen heroischen Untergang, ein Todeskommando. Angesichts des nahenden Kriegsendes wollten sie aber nicht mehr für den Kaiser sterben, Sie waren kriegsmüde und sie hatten Hunger. Die Matrosen verweigerten den Dienst. Was als Streik begann, wuchs sich in rasender Geschwindigkeit zum Aufstand aus. Der Funke des Protests sprang über von Schiff zu Schiff, von Kaserne zu Kaserne. Waffenkammern wurden gestürmt, Offiziere entwaffnet. Es kam zu Schießereien. Am 4. November war auch Kiel unter völliger Kontrolle der Aufständischen, denen sich revolutionäre Arbeiter angeschlossen hatten. Frisch gewählte Soldatenräte forderten die sofortige Beendigung des Krieges und die Abdankung des Kaisers. »Ein Zweifel ist nicht möglich«, rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann aus, als er während einer Sitzung des Kriegskabinetts von den Unruhen in Kiel erfuhr. »Das ist die offene Rebellion. Das kann mehr sein. Der Funke, der ins Pulverfass fliegt.« Er sollte Recht behalten. Wie ein Steppenbrand breitete sich die Revolte innerhalb weniger Tage über ganz Deutschland aus. Bald befanden sich die meisten Großstädte in der Hand von Arbeiter- und Soldatenräten. In Bayern wurde die Republik ausgerufen. Am 9. November erreichte die Aufstandswelle Berlin. Jetzt forderte auch die Reichsregierung das bis dahin Undenkbare: die Abdankung des Kaisers Wilhelm II. Der neue Kaiser. Was mir an dem Kaiser gefällt, ist der totale Bruch mit dem Alten. Und was mir an dem Kaiser nicht gefällt, ist das im Widerspruch dazu stehende Wiederherstellen wollen des Uralten. Theodor Fontane, Dichter. Dabei hatte die Ära Wilhelms II. Drei Jahrzehnte zuvor so glänzend begonnen. Kurz nach der Besteigung des preußisch-deutschen Thrones am 15. Juni 1888 siedelte das neue Kaiserpaar Wilhelm und seine Gattin Auguste Victoria von Potsdam ins Berliner Stadtschloss über. Als der Vierspänner das Brandenburger Tor durchquerte, begleitet vom aristokratischen Regiment des Garde du Corps, waren die Straßen ebenso von Menschenmassen gesäumt wie beim Begräbnis des alten Kaisers. Wilhelms Großvater, Wilhelm I., war am 9. März im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Nachfolger auf dem Thron, Wilhelms Vater, Friedrich III., erlag nach nur 99 Tagen einem Krebsleiden. Mit einer prunkvollen Feier zur Eröffnung des Reichstags am 25. Juni unter Beteiligung des Hofes, der Bundesfürsten und der Abgeordneten übernahm nun der 29-jährige Wilhelm II. Das Zepter. Es sei das Herrlichste von allem gewesen, schwärmte sogar die spitzzüngige Baronin Hildegard von Spitzenberg von der Zeremonie, die jedes deutsche Herz mit Freude und Stolz erfüllen muss und dem Auslande gegenüber einem gewonnenen Krieg gleichkommt. Von Krieg war zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Rede. In Europas Mitte war Ende des 19. Jahrhunderts ein Reich voll Optimismus und Tatendrang entstanden, das Vereinigte Deutschland. Mit eiserner Hand hatte Reichskanzler Otto von Bismarck die Nation 1871 zusammengeschmiedet. Nun wollte er bewahren, was wir mühsam unter dem bedrohenden Gewehranschlag Europas ins Trockene gebracht haben, und erklärte das Reich für saturiert. Er wusste sehr wohl, dass die neue aufstrebende Großmacht in Europas Mitte von ihren Nachbarstaaten argwöhnisch beäugt wurde. Die Mittellage mahnte zur Vorsicht und erlaubte martialische Rhetorik nicht. Des Kanzlers Albtraum war eine Einkreisung Deutschlands durch ein französisch-russisches Bündnis. Das Geheimnis der Politik, verriet er einem Freund, sei die Freundschaft mit Russland. Im sogenannten Rückversicherungsvertrag verpflichtete sich das Zarenreich für den Fall eines deutsch-französischen Krieges zur Neutralität. Als Gegenleistung sicherte Bismarck dem Zaren für dessen Balkanpläne insgeheim Unterstützung zu. Damit und mit dem Dreibund, bestehend aus Deutschland, Italien und Österreich-Ungarn, glaubte er, das Überleben des Reiches sichern zu können. Im Innern aber blieb das Reich zerrissen. Eine waffenklirrende Großmacht, in der 25 Bundesstaaten mit eigener Regierungsgewalt auf ihre Interessen pochten. Ein Obrigkeitsstaat, in dem Adel und Offiziere das Sagen hatten, während die Eliten des Wirtschaftsbürgertums zunehmend gesellschaftlichen Einfluss gewannen. Eine konstitutionelle Monarchie, in welcher der Reichskanzler nicht dem Parlament, sondern dem Kaiser verantwortlich war, die Dynamik der Demokratie aber auch die bürgerlichen Parteien erreichte. Ein aufstrebender Industriestaat, in dem konservative Kräfte bemüht waren, die stetig wachsende Arbeiterbewegung im Zaum zu halten. Ein Land, das zwischen Althergebrachtem und Moderne schwankte, das nach den Sternen griff und unter der Pickelhaube erstarrte. Eine Nation in einer prekären Balance. Wilhelm II. Schien zunächst der ideale Repräsentant für die junge Nation zu sein. Er machte sich sofort daran, die Identifikation der Deutschen mit ihrer Monarchie zu stärken. Kaiserdenkmale, vor allem solche seines Großvaters, sollten der Bevölkerung Glanz und Macht der Hohenzollern-Dynastie vor Augen führen und die nationale Einheit festigen. Bis zum Ende der Monarchie entstanden im Deutschen Reich mehr als 300 Denkmale für Kaiser Wilhelm I., den sein Enkel nur noch den Großen nannte. Wilhelm II. Selbst sah sich als würdigen Nachfahren König Friedrichs des Großen, des Schlachtenlenkers, dessen Feldzüge den Weg zu Preußens Macht geebnet hatten. Gerne gab er bei Kostümfesten den alten Fritz, und als er zum 100. Geburtstag seines Großvaters 1897 ein Hoffest veranstaltete, mussten sämtliche Gäste in der Rokokomode des 18. Jahrhunderts erscheinen. Die Meinungen über solche Auftritte waren durchaus nicht einhellig. Der Kaiser bringt immer so ein Stück Mittelalter hinter sich her. Es ist, als ob die Toten auferstehen mit Zopf und Puder, mäkelte 1905 sein späterer Generalstabschef Helmut von Moltke, der Jüngere. In bürgerlichen Kreisen wurde Wilhelm II. Dagegen nach Ansicht des Historikers Wolfgang J. Mommsen als Verkörperung eines neuen Nationalkaisertums begrüßt, das die großen Ideale der Vergangenheit mit den Erwartungen der Zukunft in glücklicher Weise miteinander verknüpfte. Auch das großspurige Gehabe Wilhelms II. Diente letztlich diesem Zweck. Wilhelm sah sich in gleichsam absolutistischer Manier als Herrscher von Gottes Gnaden, und entsprechend trat er auf. Während der Hofalltag von Bällen, prachtvollen Diners, Defilierkurs und Ordensverleihungen bestimmt wurde, konnte das Volk auf der Straße seinen Monarchen bei Kaiserproklamationen, Kundgebungen und Truppenparaden bestaunen. Wilhelm liebte dramatische Inszenierungen. Jeder seiner Auftritte war geprägt von Pomp, Theatralik und Gedröhn. Sei es eine Parade mit Militärmusik und Kanonendonner, sei es, dass er zu einem Staatsbesuch in St. Petersburg mit einem ganzen Flottengeschwader aufkreuzte. Anfangs wurde die pompöse monarchische Selbstdarstellung, die er an den Tag legte, als Manifestation von Macht und Ansehen der deutschen Nation wahrgenommen. Allerdings rief das Auftreten des Kaisers mit der Zeit auch Kritik hervor, die im Lauf der Jahre immer lauter wurde. Vor allem im Ausland fragte man sich skeptisch, was für ein Mensch dieser neue Kaiser sei, der in der ersten öffentlichen Proklamation sein besonderes Verhältnis zur Armee betont hatte. Wilhelm II. War mehr als eine schillernde Persönlichkeit. Er war exzentrisch. Auf der einen Seite war er gebildet, von schneller Auffassungsgabe, begeisterungsfähig, sprachlich gewandt und lernbegierig. Er konnte sehr charmant sein, war ein kurzweiliger Unterhalter und hatte Humor, wenn auch einen ungeschliffenen. Doch die Liste seiner Charaktermängel ist lang. Er war sprunghaft, unbeherrscht und oberflächlich, mit einem Hang zu vorschnellen Urteilen. Mit seinem forschen Auftreten stieß er manchen Untertan vor den Kopf. Er liebte es, sich reden zu hören, während er Widerspruch gerne mit Ausdrücken wie Quatsch oder Unsinn quittierte. Diese Taktlosigkeit erstreckte sich auch auf das politische Parkett. Seinem Vetter Nikolaus, dem russischen Zaren, erteilte er gerne unerbetene Ratschläge, wie er seine Kriege gewinnen könne. Queen Victoria, seiner englischen Großmutter, bot er an, ihr bei der Umgestaltung der britischen Flotte zu helfen. Das kam nicht besonders gut an. Dazu gesellten sich ein übersteigertes Geltungsbedürfnis und eine egozentrisch zur Schau gestellte Selbstgefälligkeit. Im Schwanken des Kaisers zwischen Euphorie und Depression lag eine tiefe Unsicherheit, die ihre Ursprünge in seiner Kindheit hatte. Bei seiner Geburt am 27. Januar 1859 gab es Komplikationen. Das Kind kam halbtot auf die Welt. Es blieben die Folgen eines ärztlichen Kunstfehlers. Der Junge war mit Gewalt im Geburtskanal gedreht worden. Nun hing der linke Arm schlaff am Körper des Kindes. Zeitlebens blieb er gelähmt und verkürzt. Dazu kamen Schmerzen im linken Ohr und Gleichgewichtsstörungen. Das Haus Hohenzollern sah in der Behinderung des Prinzen einen schweren Schicksalsschlag. Wilhelm würde dereinst ein Monarch mit einem Makel sein. Dabei sollte er doch über ein Reich regieren, das im Krieg geschmiedet wurde. Ein Reich, dessen Regent ein ganzer Mann zu sein hatte. Die Eltern, der damalige Kronprinz und spätere Kaiser Friedrich III. Und seine Gattin Victoria, älteste Tochter der englischen Queen, taten alles, um den Schaden zu beheben. Das Kind musste zum Teil schmerzhafte Behandlungen über sich ergehen lassen, heiße und kalte Bäder, elektrische Stromstöße, Streckapparate. Man band ihm den gesunden Arm auf den Rücken, um den Verkrüppelten zu kräftigen, oder legte diesen zum gleichen Zweck in den aufgeschlitzten Körper eines frisch geschlachteten Hasen. Zwar war alles vergebens, doch ungeachtet dieser körperlichen Benachteiligung konnte er den Anforderungen monarchischer Repräsentation durchaus gerecht werden. Er kaschierte den verkürzten Arm, indem er Accessoires wie einen Säbel, Handschuhe oder eine Gerte in der Hand trug und aß mit einer seitlich zum Messer geschliffenen Gabel. Er wurde ein passabler Reiter, auch wenn die Pferde speziell für ihn zugeritten werden mussten und er einen Schemel benötigte, um aufzusteigen. Und ein guter Schütze. Vielleicht noch prägender für Wilhelms Charakter war das Verhältnis zu seiner Mutter. Victoria konnte sich nie mit dem körperlichen Makel ihres Erstgeborenen abfinden. Ich kämpfte gegen die Enttäuschung und den nagenden Kummer, denn sein Arm verbitterte mir das Leben, und ich kam nie zur Freude über seinen Besitz, klagte sie und ließ keine Gelegenheit aus, ihren Sohn zu kritisieren. Wilhelm erhielt zwar eine vielseitige, einem modernen Thronfolger angemessene Erziehung, doch der Heranwachsende fiel bald durch arrogantes Gebaren auf, gepaart mit einem übertriebenen Bedürfnis nach Lob und Anerkennung, die ihm von Seiten seiner Eltern weitgehend verwehrt blieben. Deren Hoffnung, der Thronfolger möge wie sie zu einem Anhänger des liberalen Parlamentarismus nach britischem Modell heranwachsen, erfüllte sich nicht. Stattdessen erkor er den Großvater, Kaiser Wilhelm I., sowie dessen Kanzler Bismarck zu seinen Vorbildern und entwickelte eine starke Vorliebe für das preußisch-militärische Milieu und Uniformgepränge. Eine grundlegende Modernisierung von Staat und Gesellschaft war von diesem Kaiser nicht zu erwarten. Volle Kraft voraus. Das hätte den alten Bismarck eigentlich freuen sollen. Doch der Kanzler hatte Wilhelms Entwicklung skeptisch begleitet und war wenig beeindruckt von seinem Ungestüm. Der junge Kaiser ist wie ein Ballon, wenn man ihn nicht fest am Strick hielte, ginge er wer weiß wohin, sagte er, und versuchte beharrlich, die Fäden der Macht in der Hand zu behalten. Wilhelm hatte aber keine Lust, im Schatten des 73-Jährigen zu stehen. Im Gegenteil. Nur einer sei der Herr im Reich, und das sei er, verkündete er und schrieb später in das Goldene Buch der Stadt München »Suprema lex regis voluntas« – des Königs Wille ist höchstes Gesetz. Unterstützt von einem Kreis einflussreicher Ratgeber, die Bismarck gerne loswerden wollten, strebte er ein persönliches Regiment an, was im industrialisierten Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts ungewöhnlich anachronistisch anmutete. Der deutsche Kaiser war ein konstitutioneller Monarch. Die Verfassung setzte ihm im politischen Tagesgeschäft Grenzen. Er ernannte und entließ die Reichsbeamten, auch den Kanzler, verkündete die Reichsgesetze, berief Bundesrat und Reichstag ein und entschied über Krieg und Frieden. Die Regierung jedoch führte der Kanzler. Anordnungen des Kaisers wurden erst durch seine Unterschrift gültig. Er war Vorgesetzter der Staatssekretäre, die die Reichsämter leiteten. Über diese Institutionen wollte Wilhelm II. Nun hinwegregieren. Mit einem so starken Kanzler wie Bismarck als Gegengewicht konnte sich der Kaiser jedenfalls nicht austoben. 6 Monate will ich den Alten verschnaufen lassen, dann regiere ich selbst, ließ er nassforsch verlauten. Konflikte blieben nicht lange aus. Während der Kanzler es versäumte, den Kaiser über laufende Geschäfte zu informieren, traf jener Entscheidungen, ohne Bismarck um Rat zu fragen. Der Streit zwischen Schloss und Reichskanzlei eskalierte. Nach 2 quälenden Jahren kam es schließlich zum Bruch. Äußerer Anlass waren große Bergarbeiterstreiks und damit einhergehend die Frage, wie mit der Arbeiterbewegung umzugehen sei. Bismarck wollte die harte Linie fahren und das Sozialistengesetz verschärfen, der Kaiser sich hingegen seinen Untertanen gegenüber versöhnlich zeigen und es aufheben. Am 18. März 1890 reichte Bismarck sein Entlassungsgesuch ein und verließ nach 28 Dienstjahren die Reichskanzlei. Zu seinem Abschied versammelte sich eine riesige Menschenmenge am Lehrter Bahnhof. Doch die bewegende Szene mit Hüteschwenken und dem Anstimmen der »Wacht am Rhein« täuschte über die wahre Gemütsverfassung hinweg. Deutschland blühte, von der Last des autokratischen Bismarck-Systems befreit und vom beflügelnden Aktionsdrang des jungen Kaisers schwungvoll geführt, erkennbar auf. »Das Amt des wachhabenden Offiziers auf dem Staatsschiff ist mir zugefallen«, telegrafierte der Kaiser in die Welt. »Der Kurs bleibt der alte, Volldampf voraus.« Der Kurs sollte aber nicht der alte bleiben. Ein neues Zeitalter hatte begonnen, das nach seinem Kaiser das Wilhelminische genannt wird. Die Zeichen der Zeit wiesen ohnehin in Richtung Aufbruch. Im Wettbewerb der Staaten stand die junge deutsche Nation wirtschaftlich und wissenschaftlich an der Spitze des Fortschritts. Technikbegeisterung und Mobilität prägten das Kaiserreich. Das Schienennetz wuchs von 1866 bis 1913 auf 4-fache Länge. Auf den Straßen lösten Autos die Pferdekutschen ab. 1900 stieg am Bodensee der erste Zeppelin auf. Röntgenstrahlen, Impfstoffe aus dem Reagenzglas, die unsichtbare Welt der Atome. Bis 1918 ging jeder dritte naturwissenschaftliche Nobelpreis an einen Deutschen. Die Triumphe der Forscher förderten das Geltungsbewusstsein des jungen Staates. Deutschland wandelte sich unter Wilhelm II. Endgültig vom Agrar- zum Industriestaat und überholte in der Chemie- und Elektroproduktion schon bald Großbritannien und die USA. Made in Germany wurde zum Gütesiegel. Es gab mehr Wohlstand als je zuvor und die Bevölkerung wuchs rasant. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte Berlin noch 400.000 Einwohner. 1910 drängten sich bereits 3,7 Millionen in der Spree-Chicago genannten Metropole. In seiner Faszination für Technik befand sich Kaiser Wilhelm II. Auf der Linie seiner Zeit. Dem passionierten Jäger kam die Forschung so aufregend wie die Pirsch auf einen 20-Ender vor. Immer von Neuem muss man staunen, welch ungewöhnliches Interesse der Kaiser für viele moderne Anforderungen und Fortschritte hat, schreibt Hofmarschall Robert Graf von Zedlitz-Trützschler in seinen Memoiren. Heute sind es die Radiumstrahlen, morgen die Ausgrabungen in Babylonien, dann wieder die freie und voraussetzungslose wissenschaftliche Forschung und schließlich auch ganz besonders die Entwicklung der Maschinentechnik. Gerne ließ sich der Kaiser mit lautem Hupen in einem elfenbeinfarbenen Daimler-Automobil durch Berlin chauffieren. Er stattete seine Schlösser mit Aufzügen, Bädern und modernen Heizungsanlagen aus, ließ sich von Wilhelm Conrad Röntgen persönlich dessen Erfindung vorführen und nannte Graf Zeppelin den größten Deutschen des 20. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der die Bilder gerade erst laufen lernten, war er der Erste, der ihre Macht erkannte und für die Inszenierung seiner Herrschaft und seine Popularisierung zu nutzen wusste. Bald konnte das Volk seinen Kaiser als Staatsmann bei Empfängen, Denkmalenthüllungen, auf der Jagd oder auf einer seiner zahlreichen Reisen bewundern. Da Filme damals noch in Varieté-Theatern oder auf Jahrmärkten gezeigt wurden, geriet der Kaiser zum Gegenstand der Massenunterhaltung und, aufgrund seines Unterhaltungswerts, zum ersten deutschen Kinostar. Doch das Interesse des Monarchen an technischen Neuerungen war nicht nur spielerischer Art. Er trieb die Entwicklung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie etwa der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, voran und sorgte für die nötigen Finanzen. Naturwissenschaftliche Forschung war im Wettbewerb der Staaten zum Prestigefaktor avanciert. Der Kaiser sah die Eroberung des Weltmarkts durch Produkte deutscher Technik und Industrie als Teil des imperialistischen Kampfes um Weltgeltung. Nicht von ungefähr interessierte sich der Monarch vor allem für Neuheiten, die industriell verwertbar oder militärisch sinnvoll waren, wie etwa Schiffsbau, Kommunikationstechnik oder Chemie. »Wir leben in einem Übergangszustand«, rief der Kaiser seinen Untertanen zu. »Zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe ich euch entgegen.« Ein Platz an der Sonne. Mit solchen vollmundigen Ankündigungen sprach der Kaiser den Machteliten und einem Großteil seines Volkes aus der Seele. Das junge Kaiserreich befand sich um die Jahrhundertwende im Zenit seiner Macht und politisch auf Augenhöhe mit den anderen Großmächten. Doch noch war die Nation unvollendet, auf der Suche nach stabiler Identität. Gleichzeitig schäumte das Reich über vor Vitalität und Kraft. Die Mahnungen Bismarcks, vor allem außenpolitisch die Pferde zu zügeln, verhallten größtenteils ungehört. Europa war mittlerweile in die Epoche des Imperialismus eingetreten. Die großen Mächte konkurrierten um den Besitz der letzten freien Gebiete auf dem Erdball, um die wirtschaftliche Kraft der Märkte. Die internationale Politik wurde als Wettrennen der Nationen um Macht und Einfluss interpretiert. Ruhmessehnsucht und Tatendurst traten an die Stelle von Nüchternheit und Bescheidung, fasst der Historiker Klaus Hildebrand die Stimmung zusammen. Nicht das Besinnen aufs Vertraute, sondern die Lust aufs Neue wurde zum Bewegungsgesetz der Nation und verdrängte die überlieferte Raison des Staates. Deutschland folgte dem Trend der Zeit. Es wollte Weltpolitik betreiben, um zum exklusiven Club der führenden Weltmächte zu gehören. Nach Meinung des Historikers Michael Stürmer barg dieses Ziel die Hoffnung, aus der mitteleuropäischen Zwangslage auszubrechen und den Rang zu erreichen, den Großbritannien zu Wasser und Russland zu Lande behaupteten, nämlich in allen großen Fragen der europäischen und außereuropäischen Machtverteilung ein Anspruch auf eine Schiedsrichterrolle und notfalls die Chance des Veto. Der Wilhelm II. Experte John C.G. Röhl ist der Ansicht, dass sich der Kaiser der Gefahr dieses Zieles durchaus bewusst war. Aus Äußerungen und Schriften des Kaisers schließt er, dass ihm die Errichtung der deutschen Vorherrschaft in Europa vorschwebte, die er durch friedliche Mittel zu erreichen beabsichtigte. Viel wahrscheinlicher, das ahnte wohl auch Wilhelm II., würden militärische Mittel eingesetzt werden müssen, um die neue europäische Ordnung unter deutscher Führung zu schaffen. In Übersee kam die deutsche Nation allerdings zu spät. Die Kolonien waren weitgehend verteilt. Nun klaubte man die Reste zusammen. Einen Flottenstützpunkt im chinesischen Kiaochu, in der Südsee die Karolinen, Palau und die Marianen, den Großteil Samoas. Zusammen mit Bismarcks Erwerbungen in der Südsee sowie den afrikanischen Kolonien Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwest war das Imperium immerhin 6-mal so groß wie das Mutterland. Wirtschaftlich waren die Kolonien allerdings ein Zuschussgeschäft. Aber letztlich ging es darum, politische Zeichen zu setzen. Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst den Himmel reservierte, wo die reine Doktrin thront, diese Zeiten sind vorüber, donnerte 1897 Wilhelms späterer Reichskanzler Bernhard von Bülow im Reichstag. Wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. 1898 brach Kaiser Wilhelm zu einer großen Orientreise auf, die von den europäischen Großmächten und Russland misstrauisch beobachtet wurde. Gierten sie doch danach, sich Teile des Osmanischen Reiches, des kranken Mannes am Bosporus, einzuverleiben. Die Dardanellen und der Suezkanal, der Landweg nach Indien, die Rohstoffe Mesopotamiens, Persiens und des Kaukasus gaben dem Osmanischen Reich eine enorme geostrategische Bedeutung. Die Deutschen verfolgten im Türkischen Reich vor allem wirtschaftliche Interessen. Und tatsächlich vereinbarte der Kaiser in Konstantinopel mit dem Sultan den Bau der Bagdadbahn bis zum Persischen Golf. Doch dabei ließ er es nicht bewenden. Anschließend zog er in selbstentworfener Uniform in Jerusalem ein, um eine evangelische Kirche einzuweihen, und verkündete in Damaskus, dass er immer ein Freund des Sultans und der 300 Millionen Mohammedaner sein werde. Deutschlands Einfluss war nach dem Kaiserbesuch im Orient nicht nur gefestigt, sondern noch ausgeweitet worden. Obwohl dies in Paris und in St. Petersburg für Beunruhigung sorgen musste, wurde der neue außenpolitische Kurs des Reiches beibehalten. Bismarcks Rückversicherungsvertrag mit Russland war 1890 von Wilhelms neuem Reichskanzler Leo von Caprivi nicht verlängert worden, woraufhin sich der Zar beleidigt Frankreich zugewandt hatte. Damit war das kunstvoll geknüpfte Bismarcksche Bündnissystem zerbrochen und die Gefahr des Zwei-Fronten-Kriegs für das Deutsche Reich wieder akut. Ein Bündnis mit England wurde von Wilhelm II. Und seinen Ratgebern zwar immer wieder erwogen, eine wirkliche Chance bestand aber nicht, die Interessen der Länder waren zu verschieden. Hilfreich war es da sicherlich nicht, dass der Kaiser die Briten durch spontane öffentliche Äußerungen zusätzlich vor den Kopf stieß. So mit dem Telegramm, in dem Wilhelm II. 1896 dem Präsidenten der Südafrikanischen Republik, Paulus Ohm Krüger, zur Abwehr bewaffneter britischer Siedler gratulierte. Die Krüger-Depesche belastete das deutsch-britische Verhältnis für Jahre. Und sie sollte nicht die einzige verbale Entgleisung des Kaisers bleiben. Berühmt-berüchtigt ist bis heute seine Hunnenrede. Als im Sommer 1900 chinesische Rebellen, die sogenannten Boxer, ausländische Vertretungen angriffen und den deutschen Gesandten ermordeten, verlangte Wilhelm, dass Peking dem Erdboden gleichgemacht werde. Mit blutrünstigen Worten verabschiedete er am 27. Juli 1900 die deutschen Soldaten von Bremerhaven aus in den fernen Osten. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzuschauen. Es war eine martialische Rede, die die politisch Verantwortlichen in der offiziellen Version zu entschärfen versuchten, was den Kaiser immens verwunderte. »Die Welt soll wissen, dass ich einmal forsch war«, fand er. Der Wortlaut seiner Ansprache drang aber dennoch an die Öffentlichkeit und entsetzte die Welt. Mit seiner überzogenen Rhetorik trug er zweifellos mit dazu bei, dass der internationale Militäreinsatz in China tatsächlich mit äußerster Grausamkeit geführt wurde. Wobei es nicht allein die deutschen Truppen waren, die keinen Pardon gaben. Im Ersten Weltkrieg wurde der Vergleich deutscher Soldaten mit den Hunnen von der britischen Propaganda weidlich gegen die deutsche Kriegführung ausgeschlachtet. Doch auch in Deutschland wurde die Rede zum Teil mit banger Beklemmung aufgenommen. Einer der schärfsten Kritiker des Kaisers, der Publizist Maximilian Harden, kam zu der Überzeugung, dass sich Deutschland durch die persönliche Herrschaft Wilhelms II. In einer monarchischen Krise befinde. Im Reichstag prangerten August Bebel, der Führer der Sozialdemokratie, und der liberale Eugen Richter die Hunnenrede scharf an. Nein, kein Kreuzzug ist's, kein heiliger Krieg, rief Bebel den Abgeordneten zu. Es ist ein ganz gewöhnlicher Eroberungskrieg und Rachezug und weiter nichts. Des Kaisers Lieblingsspielzeug. In der Tat wollte die Reichsregierung die Niederschlagung des Aufstands in China dazu benutzen, den deutschen Einfluss dort auf Kosten der anderen Großmächte kräftig auszuweiten. Nichts jedoch brachte die Briten mehr in Harnisch als Wilhelms Flottenpolitik. Inwieweit der Kaiser tatsächlich ein persönliches Regiment führte und an den außenpolitischen Entscheidungen beteiligt war, ist unter Historikern umstritten. Während John C. G. Röhl ihn für die letzte Entscheidungsinstanz hält, der selbst im Krieg durchaus politisch noch eine Rolle spielte, sehen viele der Kollegen Röhls, etwa Wolfgang J. Mommsen, die zivile Reichsleitung im Zentrum der Verantwortung. Der Experte für preußische Geschichte, Frank Lothar Kroll, befindet, hinter der Fassade des kraftstrotzenden Imperators verbarg sich eine vielfach entscheidungs- und durchsetzungsschwache Existenz, die sich nur allzu oft und allzu gern für Ziele und Zwecke vereinnahmen ließ, die dem Ansehen und der Autorität des kaiserlichen Amts in hohem Maß abträglich waren. Ein großes Maß an Verantwortung allerdings trug der Kaiser bei allen Personalfragen. Und da bewies er keine glückliche Hand. Die Entscheidung für den Bau einer Schlachtflotte ist jedoch direkt auf den Monarchen zurückzuführen. Wilhelm hatte schon als Kind britische Schiffe bestaunt und war ein passionierter Seebildmaler. Am liebsten trat er in selbst entworfener Admiralsuniform auf und bombardierte das Reichsmarineamt mit Entwürfen für ein Idealschiff, das Fachleute allerdings für nicht schwimmfähig hielten. Auf politische Kreise in Berlin wirkte diese Marotte des Kaisers zunächst mehr als befremdlich. Ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes spottete über eine Seereise des Kaisers, auf der mit viel Kanonendonner ein Seegefecht geübt wurde, um dann mit der Revolverkanone auf eine ausgesetzte Tonne zu schießen, die denn auch S.M. zu seinem nicht geringen Jubel traf. Wilhelm dagegen hielt seine Flottenbegeisterung für den Ausdruck seines englischen Erbes. Meine ganz besondere Passion für die Marine entstammte nicht zum geringsten Teil dem von meiner Mutter herrührenden englischen Blut in mir, verkündete er einmal. Zu England verband Wilhelm eine Hassliebe. Die besseren Tage seiner Kindheit hatte der Kaiser auf der Isle of Wight verbracht, in der Sommerresidenz der Großmutter, der legendären Queen Victoria, die ihn, wie er glaubte, von Herzen liebte. Er sah sich als Mitglied der Königsfamilie, und als ihm die Queen zu seinem 18. Geburtstag den Hosenbandorden verlieh, war er hingerissen und schrieb, dass er stolz darauf sei, dein Enkel zu sein, und ich bin froh, sagen zu können, ich bin auch Brite. Auf der anderen Seite nagte der Neid auf Englands Errungenschaften am Ego des Kaisers, der am liebsten sein Reich an erster Stelle in Europa gesehen hätte. Seine Mutter, die Preußen als zu militaristisch und reaktionär empfand, hatte keine Gelegenheit ausgelassen, Deutschlands Rückständigkeit in vielen Dingen zu betonen und Englands Überlegenheit zu preisen. Da England die freieste, die fortschrittlichste und fortgeschrittenste, die liberalste und die am meisten entwickelte Nation der Welt ist, auch die reichste, so ist es besonders geeignet, um andere Länder zu zivilisieren. Das hatte des Kaisers Wunsch nur bestärkt, mit England gleichzuziehen. Womit er im Reich nicht allein dastand. Großbritannien war der Maßstab dessen, was Weltmacht war. Und aus einem Unterlegenheitsgefühl heraus bildete sich in Deutschland schon vor der Jahrhundertwende ein aus Angst und Arroganz gemischter Englandhass heraus. Wilhelms Ansicht, die junge Nation brauche dringend eine starke Flotte, was er mit plakativen Aussprüchen wie »Der Dreizack gehört in unsere Faust« oder »Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser« lautstark bekräftigte, fiel in Deutschland daher auf fruchtbaren Boden. Vordergründig sollte die Flotte dazu dienen, deutsche Handelsinteressen und Kolonien zu schützen und durch die Schaffung neuer Aufträge und Arbeitsplätze die Wirtschaft anzukurbeln. Dem lag jedoch der Traum zugrunde, endlich in den Club der Weltmächte aufzusteigen. Die weltpolitische Sprengkraft, die in der Verwirklichung dieses Traums steckte, wollten damals nur wenige sehen. Sie geriet vielmehr, wie Wilhelm-Biograf Christian Graf von Krockow schreibt, zum Riesen- und Lieblingsspielzeug der Epoche, und einmal mehr erwies sich Wilhelm II. Als ihr Repräsentant. Doch zunächst galt es, die Deutschen und vor allem den Reichstag, der die Mittel für den Bau der Flotte bewilligen musste, von dem Vorhaben zu überzeugen. Hierfür berief der Kaiser 1897 einen begnadeten Agitator und Organisator als Staatssekretär ins Reichsmarineamt, Alfred Tirpitz. Der Marineoffizier, der schnell zum Admiral aufstieg, setzte eine noch nie dagewesene Propaganda in Gang. Mit Presseartikeln, Büchern, Vorträgen, Plakaten, Fotos, Sammelbildchen in Schokoladentafeln und Yachtrennen wurde für die Marine geworben. Der Kaiser höchstpersönlich trat gern als erster Seemann der Nation auf und ließ Postkarten verteilen, auf denen er in Admiralsuniform posierte. 1898 wurde auf Betreiben von Kaiser und Tirpitz der Deutsche Flottenverein gegründet, der schon nach 2 Jahren eine 500.000 Mitglieder zählte. Ein wesentlicher Beitrag waren auch die finanziellen Zuschüsse des Industriellen Friedrich Alfred Krupp, dessen Unternehmen Stahl und Geschütze für die zukünftigen Schlachtschiffe liefern sollte und der dem Kaiser unbedingt verbunden war. Die Tirpitzsche Kampagne geriet zum vollen Erfolg. Vor allem der Mittelstand wurde von einem wahren Flottenfieber erfasst, zumal die Marine, im Gegensatz zur notorisch dünkelhaften Armee, auch bürgerlichen Aufstiegschancen gewährte. Der Matrosenanzug wurde zum beliebtesten Kinderbekleidungsstück der Deutschen. Als das Gesetz über die Größe der Kriegsflotte 1898 im Reichstag verhandelt wurde, gelang es Tirpitz, nicht nur die Nationalliberalen, sondern auch manche der als flottenfeindlich eingestuften Linksliberalen und das katholische Zentrum auf seine Seite zu ziehen. Der Reichstag bewilligte 409 Millionen Mark für die Errichtung einer Flotte. 2 Jahre später stimmte das Parlament dem Bau von 2 weiteren Geschwadern zu. Insgesamt wollte Tirpitz binnen 2 Jahrzehnten 60 große Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer bauen. Gegen dieses monströse Vorhaben erhoben vor allem die Sozialdemokraten, allen voran SPD-Führer August Bebel, ihre Stimme. In dem Maße, wie die Flotte wächst, wächst auch die Gefahr internationaler Verwicklungen, warnte er im Dezember 1899 und fügte mit einem Seitenhieb auf den Kaiser hinzu: Bei dem impulsiven Geist, der nun einmal in Deutschland herrscht, es scheint ja, dass in dem Zeitalter der Nervosität die persönliche Inkarnation dieser Nervosität in Deutschland an der Spitze der Regierung steht, da dürfte Vorsicht sehr angebracht sein. Doch mit der Zustimmung der Sozen, wie man sie abfällig nannte, der stärksten Kritiker des Kaisers, hatte ohnehin niemand gerechnet. Herausforderung Englands. Vordergründig wurde der Flottenbau damit begründet, die deutschen Handelsinteressen in der Welt müssten durch eine starke Kriegsmarine geschützt werden. Eigentlich aber hatte die Reichsregierung von Herbst 1900 bis Mitte 1909 unter der Leitung von Bernhard von Bülow die Etablierung Deutschlands als europäische und überseeische Hegemonialmacht im Sinn. Auch wenn der Kaiser den Engländern gegenüber noch so oft beteuerte, dass die Flotte nicht gegen sie gerichtet sei, sein Vertrauter von Tirpitz sah in England den gefährlichsten Gegner Deutschlands und sprach davon, dass erst eine siegreiche Schlacht den Ozean für Deutschland öffnen werde. Zumindest sollte die deutsche Flotte die Briten abschrecken und im Kriegsfall unter Druck setzen. Bis sie fertiggestellt war, galt es jedoch, in der Defensive zu bleiben. Da England in Europa die Politik der Splendid Isolation bevorzugte, sich also so wenig wie möglich auf dem Festland einmischte, fürchtete man auch keine unliebsamen Bündnisse. Die Briten aber fühlten sich bestätigt, dass Deutschland die Vorherrschaft auf dem Kontinent anstrebte und damit das Mächtegleichgewicht zu kippen drohte. Darüber hinaus hegte König Edward VII. Eine tiefe Abneigung gegen seinen Neffen Wilhelm II. Er hielt ihn für den glänzendsten Versager der Geschichte und schärfsten Widersacher Englands. 1904 verständigten sich Großbritannien und Frankreich über ihre kolonialen Ansprüche. Großbritannien bekam freie Hand in Ägypten, Frankreich in Marokko. Der Abschluss der Entente Cordiale, herzliches Einvernehmen, schlug in Berlin ein wie eine Bombe. Man sah sich umzingelt. In einer Flucht nach vorne überredete Reichskanzler von Bülow den Kaiser 1905, bei seiner traditionellen Mittelmeerreise im marokkanischen Tanger einen Zwischenstopp einzulegen und dort deutsche Ansprüche geltend zu machen. Die Reise wurde ein diplomatisches Fiasko. Die europäischen Mächte stellten sich auf die Seite Frankreichs. Deutschland war isolierter denn je. Die dynastischen Verbindungen nutzend, wollte die Reichsregierung es nun noch einmal mit Russland versuchen. Ziel war es, das Zarenreich von Frankreichs Seite auf die Deutsche zu ziehen, um gegen Frankreich und Großbritannien den Rücken frei zu bekommen. Immerhin waren der Zar und der Kaiser Vettern und redeten sich vertraulich mit Willi und Niki an. Zar Nikolaus II. Unterschrieb bei dem Treffen mit Wilhelm II. Auf der finnischen Insel Björkö ein Bündnispapier, das sein Vetter aus der Tasche zauberte. Björkö, für einen kurzen Moment am Rande der Weltgeschichte, war die Illusion zweier gutwilliger Männer in prächtiger Uniform, es könne die Lage Europas geordnet werden durch Tischreden und verwandtschaftliche Sympathie. Und im Hintergrund die Ahnung, dass für beide, russische wie deutsche Machteliten, der künftige Krieg die Katastrophe beschwor, urteilt Michael Stürmer. Es zeigte sich, dass die Unterschrift eines Zaren oder Kaisers nichts mehr zählte. Wenig später wischten die Regierungen beider Länder das Abkommen beiseite, woraufhin Wilhelm II., der sich seiner diplomatischen Fähigkeiten gebrüstet hatte, in tiefe Depressionen verfiel. Seine Stimmung besserte sich nicht angesichts der Entwicklung seiner Schlachtflotte. Großbritannien sah nicht tatenlos zu, wie seine Vormacht zur See, vor allem in den Heimatgewässern, herausgefordert wurde. Die Royal Navy rüstete ihrerseits auf. 1906 stach in England ein revolutionäres neues Schlachtschiff in See, die Dreadnought. Fürchte nichts. Größer, stärker bewaffnet und gepanzert und binnen nur eines Jahres gebaut, stellte sie alle anderen Kriegsschifftypen, inklusive der Deutschen, in den Schatten. Daraufhin peitschte Admiral von Tirpitz, der Kaiser hatte ihn inzwischen geadelt, eine Flottenvorlage nach der anderen durch den Reichstag. Es begann ein gnadenloser Rüstungswettlauf zwischen beiden Ländern, der zwischen 1908 und 1911 seinen Höhepunkt erreichte. Trotzdem gelang es den Deutschen nie, mit dem Inselreich gleichzuziehen. Begleitet wurde das Wettrüsten von einem Propagandafeldzug, der unter den Bevölkerungen beider Nationen die gegenseitigen Ressentiments noch anheizte. Skandale. Im Reich wuchs zunehmend die Kritik am persönlichen Regiment des Kaisers, nicht nur von Seiten der Sozialdemokraten. Das Scheitern der deutschen Außenpolitik, so die öffentliche Meinung, gehe in erster Linie auf das Konto des Monarchen. Das Maß von Verachtung, welches uns als Nation im Ausland, Italien, Amerika, überall, nachgerade mit Recht, das ist entscheidend, entgegengebracht wird, weil wir uns dieses Regime dieses Mannes gefallen lassen, ist nachgerade ein Faktor von erstklassiger weltpolitischer Bedeutung für uns geworden, entrüstete sich der Soziologe Max Weber. Wir werden isoliert, weil dieser Mann uns in dieser Weise regiert und wir es dulden und beschönigen. Eine Reihe von Skandalen beschädigte zusätzlich das Ansehen Wilhelms II. 1906 hatte der Journalist Maximilian Harden in seiner Zeitschrift »Die Zukunft« die Kamarilla um den Kaiser und damit das persönliche Regiment des Monarchen angegriffen. Im Kreuzfeuer stand vor allem der Kreis um Philipp Fürst zu Eulenburg, dem engsten Freund und Berater des Kaisers. Die Liebenberger Tafelrunde, benannt nach den gemeinsamen Jagderlebnissen und Musikabenden auf Eulenburgs Landsitz, war Harden von jeher ein Dorn im Auge. Er unterstellte Eulenburg einen unheilvollen politischen Einfluss, der mit unermüdlichem Eifer Wilhelm II. Zugeraunt, er sei berufen, allein zu regieren, und bezichtigte ihn der Homosexualität. Philly hatte in der Tat eine fast romantische Zuneigung zum Kaiser entwickelt, wenn er auch sehr unter den Wutausbrüchen und Taktlosigkeiten des Kaisers litt und ihn wiederholt in vernünftigere Bahnen zu lenken suchte. In drei aufsehenerregenden Prozessen musste sich Eulenburg gegen den Vorwurf der Homosexualität und des Meineids verteidigen. Auch wenn es zu keiner Verurteilung kam, Wilhelms Ansehen war ramponiert. Eulenburgs politischer Einfluss gebrochen. Sein kaiserlicher Freund ließ ihn fallen. Die Eulenburg-Affäre war noch nicht ausgestanden, als eine zweite begann. Der Sturm der Entrüstung richtete sich diesmal direkt gegen den Monarchen. Ausgelöst wurde er durch ein Gespräch des Kaisers mit einem britischen Offizier während eines privaten Englandbesuchs, das am 28. Oktober 1908 in der britischen Zeitung Daily Telegraph veröffentlicht wurde. Darin betonte der Kaiser sein ständiges Bemühen um ein freundschaftliches Verhältnis zu Großbritannien, mit dem er im deutschen Volk aber nahezu allein dastehe. Habe er doch während des Burenkriegs einen Feldzugsplan entworfen, der letztlich den Engländern zum Sieg verholfen hätte. England werde eines Tages froh sein, sich bei seinen Unternehmungen in Ostasien auf die Hilfe der deutschen Flotte stützen zu können. Diese undiplomatischen Aussagen lösten Empörung in Großbritannien und eine Staatskrise in Deutschland aus. Seit Jahren schon war die Öffentlichkeit in Deutschland über Wilhelms bramarbasierende Reden und impulsive Eingriffe in die Außenpolitik irritiert. Nun, da er sich plötzlich als Englandfreund und Friedenskaiser gebärdete, lief das Fass über. Das wollten die bürgerlichen Imperialisten nun gar nicht von ihrem sonst so forschen Flottenkaiser hören. »Schluss mit dem persönlichen Regiment des Kaisers«, hieß die Parole. Zwei Tage lang debattierte der Reichstag über die Affäre und die SPD nutzte die Stimmung, um zaghaft eine Parlamentarisierung nach westeuropäischem Vorbild vorzuschlagen. Allerdings vermochte sie sich nicht gegen die bürgerlichen Parteien durchzusetzen. Die große Chance, durch den Übergang zur parlamentarischen Regierungsform die Missstände des bestehenden Herrschaftssystems zu beseitigen, wurde verspielt, schreibt der Historiker Wolfgang J. Mommsen. Vergebens versuchte der Kaiser zu erklären, dass sein Kanzler, Bernhard von Bülow, den Text vor Abdruck geprüft und freigegeben habe. Dieser stahl sich jedoch aus der Verantwortung und behauptete, den Text nicht gelesen zu haben. Wilhelm knickte angesichts des Pressesturms schließlich ein und versprach, sich künftig zurückzuhalten. Er war mit den Nerven am Ende, erkrankte, dachte sogar an Abdankung. Dieser Kaiser ist euer Spiegelbild. Trotz der Aufregung um Wilhelm II. Wäre es verfehlt, den Kaiser als fremden Exoten zu betrachten, als Parvenu im Deutschen Reich. Es gab eine intime Verwandtschaft zwischen ihm und gewissen Tendenzen der Zeit, urteilt Golomann, eine Affinität zwischen deutschem Industriebürgertum und schnarrender, glänzender Kaisermacht. Der liberale Friedrich Naumann behauptete sogar, dieser Kaiser, über den ihr euch aufregt, ist euer Spiegelbild. Wie der Kaiser, so war auch die Gesellschaft im Wilhelminischen Reich voller Gegensätze und Widersprüche, schwankte zwischen Tradition und Moderne. In seinem Geltungsdrang, dem Streben nach Weltmacht und Expansion, wusste Wilhelm den Großteil der Deutschen hinter sich. Auch der Hang zum Militärischen war ein Zeichen der Zeit. Schon als junger Mann hatte Wilhelm seine Begeisterung für das preußische Militär entdeckt. Das Soldatentum machte ihm Spaß, fand er doch darin, trotz seiner Behinderung, die Bestätigung, ein ganzer Mann zu sein. Als Kaiser wurde er oberster Kriegsherr und befehligte eine hochmoderne Militärmaschinerie. Kaum im Amt benannte Wilhelm II. Sein Hoflager in kaiserliches Hauptquartier um, führte am Hof ein militärisches Rangreglement ein und umgab sich am liebsten mit großen, gut aussehenden Offizieren. Schon damals spottete man über die Marotte seiner Majestät, bis zu 6-mal am Tag die Uniform zu wechseln. Für die Kameras posierte er mal als großer Kurfürst und Lord Nelson, dann wieder als Johanniter oder russischer Infanterist. Die Untertanen fanden sich in ihrem Kaiser wieder. Das Militär war, als Folge der Einigungskriege, zum Leitbild des jungen Reiches aufgestiegen, auch im Alltag. Zivile Minister legten sich militärische Ränge zu, Zivilisten räumten den Bürgersteig, um Soldaten den Vortritt zu lassen, selbst die Abgeordneten erschienen bisweilen mit Degen im Reichstag. Der Bourgeois im Stechschritt, der Händler als Held, der Geschäftsreisende im Feldwebelton, der Jobber und Schnorrer mit den Gebärden Wotans, beschrieb der Schriftsteller Hermann Bahr seine Zeitgenossen. Nicht von ungefähr konnte der arme Schuster Wilhelm Voigt in der Verkleidung eines Hauptmanns die Stadtkasse von Köpenick beschlagnahmen. Der Streich gelang, weil man sich vor der Autorität seiner Uniform beugte. Zwar rüstete man auch in Ländern wie Frankreich und Russland auf und teilte die Vorliebe für Uniformen, doch nirgendwo war der Militarismus so ausgeprägt wie in Deutschland. Kriegervereine und nationale Verbände gaben den Ton an. Das Kyffhäuser-Denkmal, 1896 eingeweiht, wurde Symbol des erwachten Nationalbewusstseins. Während Wilhelm I. die Reichsgründung personifizierte, symbolisierte der erwachende Barbarossa den Traum von der Wiederherstellung des mittelalterlichen Reiches der Staufer. Fatalerweise gewannen auch die Militärs in Wilhelms Umgebung an Einfluss und mischten sich in die Politik ein. Am Vorabend des Krieges. Inzwischen hatte sich das Mächtesystem in Europa gefährlich verändert. 1907 waren sich die Erzrivalen Russland und Großbritannien über die Aufteilung ihrer Kolonialinteressen im Mittleren Osten einig geworden. Zusammen mit Frankreich bildeten die Großmächte nun eine Triple Entente. In Deutschland ging die Angst vor der Einkreisung um. Dabei hatte sich das Reich in seiner Überhebung selbst ausgegrenzt. So blieb als Bündnispartner nur noch Österreich-Ungarn mit dem greisen Kaiser Franz Josef an der Spitze. Der Donaumonarchie versicherte das Deutsche Reich nun seine unbedingte Nibelungentreue. Ein Garant für Frieden war dieser Partner nicht. Der Vielvölkerstaat war in seinem Innern von Nationalitätenstreitigkeiten geschüttelt und stand im Krisenherd Balkan mit russischen Interessen im Konflikt. Zur Verbesserung seiner bedrohlichen Lage standen dem Deutschen Reich nur zwei Möglichkeiten offen: Krieg oder Beschränkung des deutschen Weltmachtanspruchs. Für Letzteres fehlte die Einsicht. Und es war wohl auch schon zu spät. Wenn es zum Ernstfall kommen würde, wollten die Generäle jedenfalls gewappnet sein. Für den Fall eines Zweifrontenkriegs mit Frankreich und Russland entwarf der Chef des Generalstabs der deutschen Armee, Alfred Graf von Schlieffen, einen genialen Strategieplan. Zuerst sollten in einem überfallartigen Überraschungsschlag Frankreichs Streitkräfte ausgeschaltet werden, damit anschließend die gesamte Heeresmacht Russland entgegengeworfen werden konnte. Der Haken? Voraussetzung für die Durchführung des Schliefenplans war der Durchzug deutscher Truppen durch das neutrale Belgien. Und dessen Neutralität garantierte Großbritannien, mit dem die Deutschen eigentlich lieber keinen Krieg führen wollten. Außerdem setzte dieser Plan auf militärische Effizienz, nicht auf Diplomatie. Der neue Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg versuchte das Reich in ruhigeres außenpolitisches Fahrwasser zu manövrieren. Dem stand allerdings die zunehmend nationalistische Einstellung großer Teile des Bürgertums entgegen, die nach einer kraftvollen Außenpolitik dürsteten, allen voran der Flottenverein und der Alldeutsche Verband. Der Kanzler kämpfte für eine Verbesserung der Beziehung zu England und stemmte sich gegen den weiteren Flottenbau. Die Briten versuchten in diesen Jahren auch ihrerseits, die Deutschen zu einer Drosselung ihres Bauprogramms zu bewegen. Wenn es um sein Lieblingsspielzeug ging, ließ der Kaiser allerdings nicht mit sich reden. Wilhelm II., der Berichte seiner Beamten mit zornigen Randbemerkungen zu quittieren pflegte, kommentierte schon 1908 entsprechende Vorschläge aus England mit heftigsten Ausdrücken, wie John C.G. Röhl in seinem dritten Biografieband über den Monarchen zusammenfasst. Derartige Forderungen seien allein die Folge englischer Übergroßmachtsgelüste und Gespensterseherei, rief er aus. Sie würden von den Engländern nur gewagt werden, weil man glaubt, dass meine Diplomatie die Hosen voll hat und sich durch Kriegsgeschrei imponieren lässt. Jeden Versuch, die deutschen Flottenrüstungen einzuschränken, würde er, der Kaiser, als eine Kriegserklärung auffassen und mit Granaten beantworten. In persönlichen Unterredungen verhielt sich der Kaiser nicht viel diplomatischer. Als sich Edward VII. Im August 1908 mit Wilhelm in Kronberg traf, wollte der entnervte englische König das Thema Flottenbau lieber nicht selbst ansprechen und schickte seinen Unterstaatssekretär Sir Charles Hardinge vor. Auch bei diesem Gespräch tat der Kaiser die britischen Sorgen als Unsinn ab, schwor, dass der Flottenbau nicht gegen England gerichtet sei und drohte indirekt mit Krieg. 1912 kam es, auch auf Betreiben Bethmann-Hollwegs, ein letztes Mal zu einem Verständigungsversuch mit England. Doch auch dieser scheiterte am Widerstand des Kaisers und seines Admirals von Tirpitz. Die Situation war festgefahren. Die Aufrüstung des Deutschen Reiches zu Wasser oder zu Land hat die britische Politik gleichermaßen geängstigt, fasst der Historiker Sönke Neitzel zusammen. Nur der bewusste Verzicht auf vermehrte Rüstungsanstrengungen hätte hier beschwichtigend wirken können. Allerdings waren weder England noch Frankreich oder Russland bereit, dem Deutschen Reich einen Platz an der Sonne zu bewilligen. Der Druck im Kessel Europa stieg. Juli-Krise. Als der Kaiser im Frühjahr 1913 seine Tochter Victoria Luise vermählte, trafen sich die Monarchen Europas zum letzten Mal. Das im selben Jahr glanzvoll begangene silberne Regierungsjubiläum Wilhelms II. Geriet ebenfalls noch einmal zu einer überwältigenden Inszenierung höfischen Prunks und kaiserlicher Selbstdarstellung. Hinter den Kulissen aber wetzten die Großmächte bereits die Messer. Europa fieberte der Explosion entgegen. Der Unruheherd Balkan wurde die Zündschnur am Pulverfass Europa. Österreich-Ungarn bekam die Vielvölkerregion nicht mehr in den Griff. Das Königreich Serbien strebte nach Expansion und bedrohte damit die labile Donaumonarchie. Am 28. Juni 1914 erschoss ein serbischer Nationalist den österreichischen Thronerben Franz Ferdinand und seine Gemahlin. Die Schüsse von Sarajevo bildeten den Auftakt zur europäischen Urkatastrophe. Das Attentat kam den Scharfmachern in Wien und Berlin gelegen. Österreich wollte mit Serbien abrechnen und sich die Vorherrschaft auf dem Balkan sichern, wobei es mit dem Beistand des deutschen Bündnispartners rechnete. Doch ein militärisches Vorgehen gegen Serbien würde unweigerlich die Gefahr eines Krieges mit dessen Bündnispartner Russland heraufbeschwören. Die Falken in Berlin, allen voran die Generäle, fanden die Gelegenheit günstig, einen vermeintlich präventiven Krieg gegen das noch in der Mobilmachung begriffene Russland und seinen Verbündeten Frankreich zu führen. Von militärischer Seite wird jetzt wieder gedrängt, dass wir es zum Kriege jetzt, wo Russland noch nicht fertig kommen lassen sollten. Doch ich glaube nicht, dass Seine Majestät der Kaiser sich hierzu verleiten lassen wird, berichtete der sächsische Gesandte in Berlin am 2. Juli 1914 nach Orientierungsgesprächen im Auswärtigen Amt. In Potsdam schwankte der Kaiser zwischen Friedenssehnsucht und Kriegslust. Zunächst überwog Letzteres. Als sein Botschafter in Wien zur Mäßigung riet, kommentierte der Kaiser das Dokument mit der zornigen Randbemerkung: Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Und als Österreichs Kaiser Franz Josef einen Gesandten nach Potsdam beorderte und um Rückendeckung für ein sofortiges Einschreiten gegen Serbien ersuchte, versprach Wilhelm II. Spontan seine volle Unterstützung, machte seine Zusage aber von der Antwort des Reichskanzlers abhängig. Bethmann Hollweg gab am 6. Juli grünes Licht. Der Kanzler war es, der mit der Bestätigung von Wilhelms Zusicherung schließlich den letzten Anstoß zum Sprung ins Dunkle gab. Diese Zusage ist als Blankoscheck in die Geschichte eingegangen, denn damit war die Kriegsentscheidung der Habsburger so gut wie gefallen. Zwar hoffte der Kanzler noch, den Konflikt auf den Balkan begrenzen zu können, nichtsdestotrotz ging er bewusst das Risiko eines Kontinentalkriegs ein. Der Generalstab hatte ihn davon überzeugt, dass ein Krieg unvermeidbar war. Wenn er ausbrach, wollte er Russland als Angreifer darstellen. Den Kaiser schickte Bethmann Hollweg zunächst auf seine traditionelle Nordlandreise, um den Eindruck der Normalität zu erwecken. Mit diesem Tarnmanöver wollte er jedoch auch den als wankelmütig bekannten Herrscher aus dem Weg haben, obwohl dieser beteuerte: Diesmal falle ich nicht um. Wilhelm II. Hatte zwar regelmäßig mit dem Säbel gerasselt, war jedoch bis zu diesem Zeitpunkt vor einer Konfrontation stets zurückgeschreckt. Wilhelm der Ängstliche höhnten die Militärs und Machteliten im Reich. Den Wortlaut des bewusst unannehmbar formulierten Ultimatums, das Wien den Serben am 23. Juli stellte, erfuhr Wilhelm jedenfalls erst 2 Tage später. »Das ist doch einmal eine forsche Note«, war seine lapidare Antwort. Doch er machte sich unverzüglich auf den Rückweg nach Potsdam. Noch hoffte er auf einen Rückzieher Russlands. Als die Nachricht von Österreichs Ultimatum an die Serben Ende Juli 1914 publik wurde, gingen unter den Linden tausende Kriegsbegeisterte auf die Straßen. Der patriotische Lärm wirkte betäubend und putschte die kriegerischen Hetzer immer mehr auf. Es braust ein Ruf wie Donnerhall: Heil, siegreich wollen wir Frankreich schlagen! Hurra, heil dir im Siegerkranz! Beschrieb der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann entsetzt das Bild, das sich ihm bot. Waren die kampfbegeisterten Jünglinge, Männer und Greise von allen guten Geistern verlassen? Doch bei weitem nicht alle Bürger stimmten in den Jubel ein. In ganz Deutschland folgten in der letzten Juliwoche mehr als 500.000 Menschen dem Aufruf der SPD zu Friedenskundgebungen. Auch Wilhelm, der Zögerer, wollte auf einmal doch lieber Frieden. Denn wider Erwarten akzeptierte Serbien weitgehend das Ultimatum der Österreicher. »Damit fällt jeder Kriegsgrund weg«, schrieb der Kaiser nach Wien und unterbreitete vermittelnde Vorschläge zur weiteren Handlungsweise. Laut Röhl sorgten aber der Reichskanzler und die Beamten vom Auswärtigen Amt dafür, dass die kaiserliche Initiative nur bruchstückhaft ankam. Wilhelm II. Hatte die Angelegenheit nicht mehr in der Hand. Am 29. Juli 1914 eröffneten österreichische Geschütze vom Donauufer aus die Kanonade auf Belgrad. Es war die Antwort des Hauses Habsburg auf die Schüsse von Sarajevo. In den folgenden Tagen versuchte der Kaiser sein Bestes, um auf Monarchenebene den Frieden doch noch zu retten. Er begann einen fieberhaften Depeschenwechsel mit dem russischen Zaren, allerdings unter Anleitung des Auswärtigen Amtes, das darauf bedacht war, Russland die Verantwortung für einen Krieg zuzuschieben. Nikolaus II. Äußerte seine Entrüstung über die Vorgänge und bat den lieben Willi um Hilfe. Der Kaiser riet dem lieben Niki, Frieden zu bewahren. Mitten in den Schriftverkehr der beiden Vettern platzte am 30. Juli die Nachricht von der russischen Teilmobilmachung. Der Kaiser war am Boden zerstört, er fühlte sich hintergangen. Jetzt schien es unmöglich, den Zug, der rasende Fahrt aufgenommen hatte, noch zum Stehen zu bringen. Generalstabschef Helmut Moltke und der preußische Kriegsminister Erich von Falkenhayn drängten den Kaiser nun seinerseits, die deutsche Mobilmachung zu verkünden. Es galt, keine Zeit zu verlieren, Frankreich musste geschlagen sein, bevor die Russen marschbereit waren. Und England? Bis zum Schluss hegten der Kaiser und die Reichsleitung die Hoffnung, dass Großbritannien neutral bleiben würde. Wilhelm II. Meinte sogar, diesbezüglich das Wort des englischen Königs zu haben. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Der britische Außenminister stellte klar, wenn Frankreich angegriffen werde, könne England nicht passiv bleiben. Verwirrt notierte der Kaiser, der ganze Krieg ist offensichtlich zwischen England, Frankreich und Russland zur Vernichtung Deutschlands abgemacht worden. Seine eigene Verantwortung an den Entwicklungen wollte oder konnte er nicht sehen. Philipp Scheidemann. Geboren wurde Philipp Scheidemann 1865 im hessischen Kassel als Sohn eines Handwerkers. Nach seiner Ausbildung zum Schriftsetzer trat er der damals verbotenen SPD bei, gründete eine sozialdemokratische Zeitung und warb mit Artikeln, Flugblättern und auf Versammlungen für seine Partei. 1903 wurde Scheidemann als Abgeordneter in den Reichstag und 1911 in den Parteivorstand gewählt, nach dem Tod Bebels 1913 zu einem der beiden Fraktionsvorsitzenden. In dieser Funktion trat er bei Kriegsbeginn für die Bewilligung der Kriegskredite und für einen Burgfrieden mit der Reichsregierung ein. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs tat er sich aber als Verfechter eines Verständigungsfriedens hervor. Im Herbst 1918 trat Scheidemann auf Druck der Partei kurzzeitig als Staatssekretär in die neue Regierung des Kanzlers Max von Baden ein. Die Republik rief Scheidemann gegen den Willen seines Parteivorsitzenden Friedrich Ebert aus, der vor Zorn dunkelrot anlief, wie sich Scheidemann erinnert. Vom 13. Februar bis zum 20. Juni 1919 war Scheidemann der erste Ministerpräsident einer demokratisch gewählten Regierung in Deutschland, trat jedoch aus Protest gegen den Versailler Vertrag zurück. Kaiserdämmerung. Am 1. August 1914 erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Vom Balkon des Berliner Schlosses aus rief Kaiser Wilhelm II. Die Deutschen zur Mobilmachung auf. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande, lauteten die später auf Tonband aufgenommenen Worte. Vor dem Reichstag postulierte der Kaiser: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Selbst die Sozialdemokraten glaubten den Beteuerungen der Reichsregierung, Deutschland führe einen Verteidigungskrieg gegen das verhasste zaristische Russland. Unter diesen Umständen wollten sie ein für allemal den Vorwurf, vaterlandslose Gesellen zu sein, abstreifen und sich als Patrioten erweisen. Am 4. August 1914 bewilligte die SPD-Fraktion im Reichstag einstimmig die Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg. Innerhalb der Sozialdemokratie hatte sich eine Wandlung vollzogen. Die Mehrheit wollte zur staatstragenden Partei werden. Die Verfechter einer linksradikalen, revolutionären Position, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, sahen sich auf einmal in der Minderheit. Der Krieg sollte zum Ursprung einer folgenschweren Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung werden. Anfang August befand sich Deutschland mit den Großmächten Russland, Frankreich und England im Krieg. Die industrielle Dynamik, mit der die Europäer zu Herrschern der Welt geworden waren, zeigte im Krieg ihre hässliche Fratze. Bis zum Kriegsende starben etwa 6000 Mann täglich, insgesamt fast 9 Millionen Soldaten. Die in der Julikrise aufgetretenen Führungsmängel des Kaisers wurden im Krieg noch offensichtlicher. Er war seiner Rolle als oberster Kriegsherr nicht gewachsen und musste den Militärs das Kommando überlassen. »Der Generalstab sagt mir gar nichts und fragt mich auch nicht«, beklagte sich der Kaiser. »Ich trinke Tee und säge Holz und gehe spazieren, und dann erfahre ich von Zeit zu Zeit, das und das ist gemacht.« Sein Einfluss sank noch weiter, als Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff im August 1916 die oberste Heeresleitung übernahmen und eine Art Militärdiktatur errichteten. Nur die Fassade des souverän entscheidenden Monarchen wurde aufrechterhalten. Er blieb meist im großen Hauptquartier, besuchte die Front und verlieh Orden. Von Kampfhandlungen hielt man ihn jedoch fern. Es war der Schein der Macht, der ihn umgab. Seine Wirkung auf die Deutschen verfiel. »Der Kaiser wird mit jedem Tag mehr zum Schatten eines Herrschers«, schrieb die Fürstin Blücher im Juli 1917. »Die Leute sprechen ganz offen von einer Abdankung.« Schon im Oktober 1914 war der Krieg im Westen in einen Stellungskrieg übergegangen, in dem trotz zahlreicher blutiger Offensiven von beiden Seiten sich die Frontlinien bis 1918 nicht wesentlich veränderten. Im Osten dagegen konnte die russische Armee, die in Ost- und Westpreußen zunächst erhebliche Erfolge errungen hatte, von den deutschen Streitkräften unter dem Kommando des aus dem Ruhestand zurückgeholten Generals Paul von Hindenburg niedergekämpft werden. Unterstützt durch die russische Revolution von 1917 und die völlige Demoralisierung des russischen Heeres, gelang es den deutschen Truppen bis zum Kriegsende 1918, weite Teile Russlands zu besetzen. Dafür befand sich das Deutsche Reich, weil es den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt hatte, seit dem 6. April 1917 auch mit den USA im Krieg. Deren frischen Truppen hatten die erschöpften deutschen Verbände an der Westfront nichts entgegenzusetzen. Doch je länger das Blutvergießen an den Fronten dauerte, desto lauter wurden die Proteste der Untertanen zu Hause. Die Heimatfront war kriegsmüde. Die Bevölkerung litt Hunger, verursacht durch die alliierte Versorgungsblockade. Mehr als 700.000 Menschen starben in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 an Hunger oder Mangelerkrankungen. Radikale Sozialisten wie Karl Liebknecht fachten die Demonstrationen und Massenstreiks der Arbeiter an. Seit klar war, dass der Kaiser keinen Verteidigungs-, sondern einen Eroberungskrieg führte, war die SPD gespalten. Doch auch die gemäßigten Sozialdemokraten zusammen mit den anderen Mehrheitsparteien im Reichstag forderten unmissverständlich einen Verständigungsfrieden ohne Annexionen und demokratische Reformen. Nach einer letzten großen Offensive im März 1918 war das deutsche Heer am Ende. Ende September empfahl General Ludendorff dem Kaiser, um Waffenstillstand nachzusuchen. Darüber hinaus wurde Wilhelm II. Von der Heeresleitung genötigt, am 30. September 1918 ein parlamentarisches Regierungssystem einzuführen, um die Friedensverhandlungen mit den Alliierten zu erleichtern. Der Kaiser von Gottes Gnaden hatte ausgedient. Unversehens fanden sich nun auch die Sozialdemokraten in der Reichsregierung wieder. Als einen Monat später die Matrosen rebellierten, verlor der Monarch weitgehend den Bezug zur Realität. Obwohl ihn die Reichsregierung zur Abdankung drängte, tönte er noch am 1. November: »Wenn zu Hause der Bolschewismus kommt, stelle ich mich an die Spitze einiger Divisionen, rücke nach Berlin und hänge alle auf, die Verrat üben. Da wollen wir mal sehen, ob die Masse nicht doch zu Kaiser und Reich hält.« Obwohl ihm seine Offiziere erklärten, dass nicht einmal die Truppen zu ihm stünden, weigerte sich Wilhelm II. Bis zuletzt auf den Thron zu verzichten. Auf Druck der Straße verkündete der neue Kanzler Max von Baden am Mittag des 9. November der Welt eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und übergab den Sozialdemokraten die Regierung. Der Kaiser wurde nicht mehr gefragt. Am 9. November um 14 Uhr rief der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann vom Fenster über dem Hauptportal des Reichstagsgebäudes die Republik aus. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die Deutsche Republik. Einen Tag später setzte der Kaiser sich in Richtung Niederlande ab. Es war das Ende der Monarchie in Deutschland und das Ende von Wilhelms Weltmachtträumen. Er sollte seine Heimat nie wiedersehen. Der deutsche Ex-Kaiser starb am 4. Juni 1941 auf seinem Schloss Doorn im holländischen Exil. Sie hörten »Die Deutschen – Vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert« von Guido Knopp, Stefan Brauburger und Peter Ahrens. Gelesen von Herbert Schäfer.